Also gibt's nichts Besseres? Man will eigentlich Linkinus verwenden, aber kenne ich nicht. Ist toll. Wie heißt das? Linkinus. Linkinus. Warte mal, wir gucken mal, ob die Sendung, ja, ist schon da. Wieso ja, dauert das eigentlich immer so lange, bis so ein Raum aufgeht? Liegt das an Colloquy? Das ist so ein Irrk. Ist das dauert so lang, bis ein Raum aufgeht? Ja, also bis ich halt den Raum betrete, also den Chatraum sozusagen. Also wenn du ihn frisch aufmachst oder was? Mhm. Ja, er muss sich ja erst in den Irk-Server einloggen und dann irgendwie müssen sie sich unterhalten, ob du auch wirklich du bist und was heute gerade so alles passiert ist und Sachen Message of the Day und Irk-Gedöns und okay. Deswegen dauert es so lange. Also verstehe. Der zweite Kanal dauert dann nicht so lange, wenn du schon mal die Verbindung zum Server hast. Okay. Ja, sollte. Ja, weil das dauert hier nämlich sehr lange gerade und ich verstehe das nicht ganz. So. Na, jetzt bin ich drin. Es sind schon 11 Leute sind schon da. Mal schön. 11 Leute sind schon da. Ja. Unfassbar. Ich muss hier meine Linkinus Lizenz wieder googeln. Ja, hier der Martin ist heute dabei. Überraschung. Ja. Das ist ja ein Überraschungsformat. Jetzt hätte ich beinahe ins Mikrofon gerülpst, aber das ist ja nicht meine doch, Rolle. Das, doch, das kannst du machen. Das kannst du, hier kannst du das alles machen. Ich hier musst du nicht so brav sein. Ich bin aber nicht der Ersatz-Holgi. Der macht doch sowas immer. Mhm. Aber ich trinke auch schon. Ja. Und gleich kommt vielleicht noch der Herr Richter hinzu, aber der kämpft noch mit irgendeiner Holzkiste, von der wir nicht wissen, was es überhaupt ist. Ja, es klingt alles sehr kryptisch, vor allem, weil ich nur aus zweiter Hand stehenderweise übermittelt bekomme hier. Mhm. Aber du warst gerade dabei, unsere Sendung vom Samstag zu loben. Das höre ich natürlich gerne. Das kannst du gerne in den Stream tun. Kann ich gerne auch on-air machen. Ja. Ja, also ich fühlte mich unterhalten. Ehrlich? Ja. Ja, das war wieder mal eine. Es war irgendwie so, es war eine sehr angenehm entspannte Stimmung irgendwie so im Raum, fand ich. Mhm. Entspannter als sonst. Es ist witzig, wie das manchmal so divergiert, weil wir waren danach wieder mal ein bisschen deprimiert, aber das sind wir ja gerne mal. Also insbesondere ich. Ich habe so eine Post-Sendungsdepression. Ja, Post-Release-Trauma kenne ich. Ja, hast du es auch, gell? Du hast ja auch schon zu sehr, aber ja, Software immer. Ah, warte, Markus ruft an. Guten Abend, Herr Richter. Guten Abend. Wie hörst du dich an? Wie höre ich mich an? Ah, jetzt hörst du dich normal an. Du hast dich angehört wie ein anderer Mensch gerade. Ich stell dir mal den Martin vor, der ist hier noch mit im Kanal. Martin. Ja, moinsen. Hallo Martin, ich bin ein anderer Mensch. Ich bin auch ein anderer Mensch. Wir sind alle Individuen oder so. Genau. Ich nicht? Genau. Ja, Martin, du hast ja heute, Markus, oh Gott, das wird schwierig. Martin und Markus, das wird jetzt heikel. Du hast es so gewollt. Du hast ja heute deine erste Live-Sender-Premiere gehabt, ne? Hör mir auf, ey. Ja. Und du, schlimmer Mann, hast mich jetzt gleich wieder reingeholt, ja? Diese Rotlichtsucht nennt man das bei Fachsprech. Ja, das ist doch super. Man kann einfach nicht mehr ohne. Ja. Wir sollten einfach permanent, weißt du, ich sag ja, permanent einfach immer aufnehmen. Immer senden, immer aufnehmen. Finde ich toll. Das sollte unser Konzept werden. Ich merke schon, ihr seid total begeistert von der Idee. Super. Keiner sagt was. Ich bin nur gerade etwas abgelenkt, weil ich versuche, mich in Irk so einzulocken, wie ich gerne eingeloggt wäre. Ja, und du bist jetzt known as Map. Map. Ja, okay, dann passt das ja. Mhm. Schön. So, jetzt gucke ich mal. Ach, das ist, weißt du, was schön an dieser Brummschleife ist, dass man eigentlich überhaupt nichts machen muss. Man muss einfach nur da sein und hat überhaupt keinen Leistungsdruck. Mit dem kommt das hat keinen Sinn und keinen Zweck. Genau. Sag mal, Kinder, das Übersprechen von Headsets, kann man das irgendwie verhindern? Ich habe erst heute den zweiten Teil vom Lautsprecher dazu gehört. Und die Aussage ist ja, wenn du ganz viel Geld in lustige Geräte investierst. Aber dann auch nicht so richtig, ne? Also ich habe ja, das machst du ja dann mit Kompression und mit Gates oder was du da auch alles immer so fein einstellst oder wie? Expander ist das Strich. Genau, Stichwort. Ist oft so kombiniert in so Geräten. Wieso? Was macht der? Der Expander macht leise Sachen leiser. Ja. Beziehungsweise macht der Expander nicht leise Sachen leise. Stimmt, genau. Ja. Nee, macht das nicht. Expander ist das Gegenteil vom Kompressor. Der Kompressor macht leise Sachen lauter und der Expander macht leise Sachen leiser. Ja, und ich habe hier nämlich einen Schalter, da kann ich einen Expander einschalten oder wahlweise in Gate. Gate ist dann im Prinzip dasselbe, nur in brutal. Und das hört sich meistens scheiße an. Genau. Ja. Das kommt auf die Attack- und Release-Zeiten an. Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe jetzt, wenn ich immer, ich meine, es äußert sich eigentlich ähnlich, wenn ich hier, das heißt bei mir Trigger, also das, was ich dann da, ja. Und Ich hatte einfach das Gefühl, dass der Expander so, wenn er was reinnimmt und dann halt wieder ausfadet, dass er das ein bisschen sanfter macht als das Gate. Das Gate macht halt eher so diesen Effekt, das kennt man ja, wenn man was ein schlecht eingestelltes Gate hört, dass es dann so abhackt, so komisch und dann so Totenstille ist. Das will man ja irgendwie nicht. Wobei ein schlecht eingestellter Expander hört sich halt auch nicht gut an. Nee, klar. Also, ja. Aber er ist ein bisschen sanfter, zumindest der, den ich hier habe. Mehr Unterschied konnte ich gar nicht feststellen. Anders schlecht, genau. Ja. Ja. Ja, aber das meine ich eigentlich gar nicht, weil das Übersprechen, also damit mit dem Expander oder dem Gate, da sozusagen, da gleicht mir die Effekte des Übersprechens auf. Die Frage, die ich eigentlich habe, ist, warum das überhaupt stattfindet. Also weil ich bin gerade ein bisschen erstaunt, dass das hier auch am Start ist, weil die Kopfhörer sind ja relativ gut und die schließen auch ab. Also wie kommt der Sound von da zum Mikrofon? So, ach, du meinst vom Kopfhörer, meinst du? Genau. Ja, dass du deinen Kopfhörer aufnimmst, kannst du einfach verhindern, dass du ihn leiser machst. Mhm. Also das mache ich so. Habe ich schon gesagt, dass ich Klugscheiße hasse? Du hast doch gefragt, um Gottes Willen. Also in einem Setup mit zwei Headsets, da habe ich in der Tat Übersprechen, wenn man nicht irgendwie 10 Meter auseinandersitzt. Ja, also das hast du. Naja, aber da hast du nicht Übersprechen, sondern da hast du ja sozusagen, dass deine Stimme im anderen Mikro noch ankommt, weil die durch den Raum übertragen wird. Ja, der Effekt ist im Prinzip das gleiche. Ja. Aber das ist halt, ich meine, das ist immer scheiße. Also das überhaupt auch, dass man zum Beispiel mich oder eben Gesprächspartner übers andere Mikro dann noch hört und so. Das ist halt dann irgendwie, das macht auch wieder diese Mehrspuraufnahmen ein bisschen hinfällig, weil man sowieso nicht vernünftig so irgendwas rausmachen kann nachträglich, weil man dann hört man die Niese halt übers andere Mikro oder irgendwie sowas. Mhm. Das ist halt immer ein bisschen der Scheiß. Aber das. Man sollte das alles per Skype machen, dann kann man sich nicht ins andere Mikrofon reinsprechen. Genau. Ja, ganz, ganz schlechte Idee eigentlich. Aber Ironie und so. Ja. Funktioniert nicht im Radio übrigens, ne? Ich weiß. Ja. Aber eigentlich, also ich meine, ich war echt erstaunt. Wie viele Leute hattest du vorhin da in der 45. Nee, 42 nee. Hochzeit. Nee, ich meine in der, also als Gesprächspartner. Ach so, drei. Ach so, ich dachte, du hast irgendwas gesagt. Wann sollte es nicht 5 sein oder irgendwie sowas? Ja, wir wollten insgesamt 5 sein, aber Sarah konnte nicht, weil Arbeit. Verstehe. Ja gut, aber der Sound war wirklich gut anzuhören. So, mhm. Also hat ja gut geklappt. Also jetzt hört sich ja eigentlich auch gut an. Ich meine, es ist schon, wenn man gute Mikrofone verwendet und so, dann ist Skype irgendwie echt ganz, ganz, kann man schon aushalten. Ja, weil der Chat gerade fragt, wir sind alle per Skype oder via Skype. Ja, ich bin halt nicht, also ich sende ja direkt, ja genau, aber die Martin und Markus hört ihr per Skype. Aber ich bin alles, ja. Ja, jetzt klingt es besser als wohin, sagt der Kato. Ich ärgere jetzt mal den Markus ein bisschen. Ja, was hast du denn da jetzt für eine Holzkiste? Erzähl doch mal, wir wollen noch ein bisschen Technik nerden. Ja, die übrigens, ja, also ganz großartig. Ich hatte ja schon alles weggeräumt, das kann ich ja jetzt. Ich habe jetzt einen Rack. Und habe jetzt gerade nachdem du mich sozusagen verführt hast, hast tatsächlich 3 Minuten nur gebaut, bevor das komplett am Start war. Mhm. Nur noch Kiste, also ein Deckel ab, noch ein Deckel ab und Kabel anschließend fertig. Mhm. Ah, und dann natürlich aber einen wichtigen Schritt vergessen, die Steckdosenleiste, die vorne eingebaut ist, den roten Schalter drücken. Das ist das professionelle Gefühl. Aber was ist denn dein digitaler Eingang in den Rechner? Ist es USB oder Firewire? Ist einfach der Line-In. Ja, aber du gehst doch sicher nochmal irgendwie digital in den Rechner rein, oder? Für Aufnahme oder? Was? Du gehst, also alles, was du in den Rechner reinschickst, ist, du nimmst ja auch mit dem R24 auf, ne? Du nimmst gar nicht im Rechner auf. Ja, richtig, genau. Ah, so richtig, okay. Gut, genau. Gut. Und das hat heute ganz wunderbar geklappt, bis auf den Fakt, dass ich Depp vergessen hatte, die alten Aufnahmen zu löschen. Und dann sind, wenn du 5 Kanäle in 48 Kilohertz 24 Bit aufnimmst, dann sind 8 Gigabyte, also dann 5 nicht mehr wirklich viel. Ja. Richtig. Nach einer Stunde sagte das Ding so, Soundkarte voll, SD-Karte voll, drück Exit. Aber ich muss andererseits auch dazu sagen, ich bin ja schon sehr dankbar, dass das Pult es so macht, das nimmt er wirklich auf bis zum letzten Bit, ja, das quetscht es noch rein und dann sozusagen, aber bis dahin hast du wirklich ein ganz sauberes MP3. Und das andere ist, es gibt ja bei Xenim ja übrigens mal einen fetten Applaus für Cardware. Ich nutze ja, allerdings, ja, alles. Die erst irgendwie seit einer Woche. Ja. Was also das Ding ist, das ist ja so eine Nerd-Sache, ja, wo Leute sich hingesetzt haben und gesagt haben, es wäre eine gute Idee, aber es gibt auch noch ein benutzbares Backend. Hui. Und diese beiden Sachen, ja, also sagen Nerds bauen mal schnell was, weil sie es eine coole Idee finden und es hat ein benutzbares GUI-Backend. Genau. Das ist so wie ein Doppelregenbogen. Ja. und da gibt es Mitch, den habe ich hier runtergeladen. Und das Schöne ist ja auch, von daher vielleicht gar nicht schlecht, ich werde jetzt einfach sozusagen im Podcast nahtlos das übergehen lassen. Und zwar anfangen, die fette Produktion, 4 Spuren, nochmal ein bisschen equalized, bla bla bla, und dann geht es so nahtlos. Und dann der Trash. Ich hoffe, dass ich dadurch endlich mal Kommentare über die Qualität im Blog kriege. Weil das ist ja so, der gemeine Podcast-Hörer, ja, der zahlt ja nicht. Ja, der zahlt ja keine Gebühren, der zahlt auch keine Kommentare. Der hört das einfach. Mhm. Finde ich unverschämt. Ja? Schrecklich, ja. Ja, klar, man kriegt wenig, ja, das stimmt. Ja. Ich muss nochmal gerade den Chat irgendwie auffordern, dass er für Kato mal virtuell applaudiert. Nee, wirklich, also das ist echt toll. Also dieses Xenim, das muss man wirklich, kann man gar nicht genug loben. Das ist ganz toll. Und ich meine, wenn man das nicht hätte, weiß ich schon, da kann der Martin sicher was dazu sagen, wie man das überhaupt kostenmäßig machen könnte. Oder wenn man jetzt selber wirklich dieses Streaming übernehmen wollte, auch für eine gute Anzahl von Leuten. Kennst du dich da aus, oder? Naja, also du hast ja wieder dieses Problem von Success Disaster dann. Also wenn das viele Leute hören wollen, dann geht das gleich bei dir ans Geld. Hm. Also für unsere Kapazitäten würde unser Server jetzt nicht reichen und der ist schon nicht klein. Hm. Also meinst du für Fanboys meinst du jetzt, oder ja, was? Ja, genau. Hm. Genau. Ist das Problem dann die Anbindung, sozusagen, die zu dick wird, oder ist es tatsächlich der Traffic, der dann irgendwann kostet? Es ist einfach so die Bandbreite, die du auf deinem Server hast. Was gleichzeitig an Daten rauskommt. Ja, also sozusagen, du bohrst die Leitung ist dann so breit, dass sie entsprechend teuer wird, oder wie? Genau, genau. Ja. Was sind denn das für Schritte? Halt dieses verteilte System von Xenim halt ein ganz, ganz schöne, großartige Idee an der Stelle. Mhm. Was sind denn so normale, also wenn ich jetzt mal überlege, also was wäre jetzt hier die Bandbreite, die haben? Die haben jetzt irgendwie, Server haben sie 4, 5, 7 haben sie, ja, und dann kann man da jetzt davon ausgehen, kann ja der Karte auch mal schreiben, wie die jeweils angebunden sind. Also was ist denn so normal, wenn du dir jetzt einen Server mietest, was hast du denn da für eine Anbindung normalerweise? Also wie viel kannst du rausschicken? Kann man das überhaupt keine so Ahnung generell sagen, oder? Keine Ahnung. 100 MBit. Ja. Und aber das Problem sozusagen für den Normalsterblichen ist, der Normalsterbliche hat ja auf irgendeinem Hoster so ein Shared-Hosting. Mhm. Und wenn du da so für 2 Stunden eine 100 MBit-Leitung dicht machst, dann kriegst du, glaube ich, einfach mal Ärger. Ja. Dann kriegst du so, also ich habe sowas schon mal gehabt wegen Downloads, weil irgendwie irgendwas derb erfolgreich war und dann irgendwie mal so richtig Last und auch Traffic erzeugt hat. Dann kam sofort so eine nette Mail so, ja, wir haben sie jetzt mal provisorisch auf ein anderes System umgezogen und weisen nochmal darauf hin, dass professionelle Veranstaltungen ja nicht dafür gedacht sind und so. Da wird's halt schnell bunt. Ja, ja. Einmal darfst du noch, dann fliegst du raus. Ja, genau, so nach dem Motto. Ja, ich habe ja das Gefühl, ich bin da im Wunderland irgendwie. Das habe ich dem Martin schon erzählt, ne? Wie ich das hier mache mit den Podcasts. Also ich habe ja so vor gefühlten 10 Jahren so ein komisches 1&1 Webpaket geklickt. Und so einfach, ich habe dann so Business genommen. Das war aber auch nicht besonders teuer. Sie haben ja so exotische Namen da. Also es war einfach nur ein bisschen mehr Platz im Prinzip auf dem Server. Und das wurde dann immer im Laufe der Änderungen, deren Angebote wurden dann immer so erweitert. Und ich habe das immer noch, zahle immer noch dasselbe. Also ich zahle irgendwie, keine Ahnung, 15 Euro im Monat oder so. Und lege da meine Podcasts drauf. Und man hat ja diese Download-Peaks dann natürlich, wenn du was Neues rausbringst. Ja. Und ich meine, bei hier Elementarfragen, da sind es ja schon so ein paar tausend Downloads dann irgendwie. Und das geht ohne, dass es irgendwie zuckelt und ruckelt. Und das die haben sich bisher nicht beschwert. Irgendwie. Aber da zahlst du auch recht ordentlich, weil ich zahle 5 Euro im Monat und habe genau dasselbe. Ah ja, okay, dann ist das gar nicht billig. Also nee, das ist, ich bin mal all-inclusive und habe dort so ein Web-Privat-L, also sagen der größte Privat-Kundentarif, den es gibt. Der kostet, glaube ich, irgendwie eigentlich 7 Euro irgendwas. Aber wenn du für 3 Jahre im Voraus zahlst, kriegst du 20% Rabatt. Mhm. Und das habe ich natürlich gemacht. Mhm. Und da hast du irgendwie, da habe ich jetzt mittlerweile 10 Gigabyte Platz, glaube ich, und irgendwie 50 Faltastilliarden Treffer. Ja, ja. Echt? Okay, dann also ist es ja. Das ist, es ist begrenzt, aber es ist echt, also sagen in weiter Ferne. Selbst jetzt, ich habe ja diesen Bitcoins-Podcast gemacht mit Andreas vom CCC und der ist dann auch irgendwie von Chaos Updates verlinkt worden. Das war dann so auf die schnelle 2.500 Downloads und du hast auch so einen schönen Counter, wo er dir zählt irgendwie, wie viel das ist und das hat kaum ins Gewicht geschlagen, also von der Traffic-Menge und das ist schon sehr solide. Mhm. Und es ist auch so ein kleiner Hoster, der hat noch als Support-Hotline eine ganz normale Festnetznummer. Und du kriegst auch, gibt's was auch noch. Und du kriegst tatsächlich noch jemand dran. Das ist auch exotisch. Festnetznummer. Da geht dann jemand dran, so, also es tutet direkt und dann geht direkt jemand dran oder was, so nicht mehr mit Warteschleife und so. Ja, doch, die haben schon, glaube ich, mittlerweile auch so ein Ding, aber das ist halt noch alles sehr, sehr low-level. Ich glaube, die haben auch schon ein Zentrum, so, also ein Call-In-Setup quasi, aber das ist schon alles noch menschlich. Mhm. Schön, ist auch schön, wenn es mal menschelt, ne? Ja, das ist wunderschön. Total super. Die menschliche Komponente auch mal durchkommt. Wenn man sonst schon keinen Kontakt zur Außenwelt hat, dann will wenigstens die Hotline beim Host ein bisschen menschlich. Das ist traurig. Ja, ne? Ja. Oh Gott. Oder man macht so komische Podcasts. Filda fragt, ich soll noch mal über meinen Rack erzählen. Ist es jetzt wirklich... Ja, erzähl mal, wir haben ja weder eine Sendezeitbeschränkung noch... wir unterbrechen dich einfach, wenn es langweilig wird. Es kann nie langweilig werden, wenn es um einen Rack geht. Also im Prinzip ist da auch nichts Neues drin, sondern alles, was ihr schon kennt, weil ihr die Sendung ja immer hört. Hat ja einen festen Plan. Nee, was das jetzt ist, ist halt eine Kiste, die ist 6 Höheneinheiten und also hoch. Höheneinheiten, für die, die es nicht wissen, bedeutet, du kannst da 6 Geräte, die genormt in ihrer Bauhöhe sind, reinstecken. Genau, und die Bauhöhe ist ungefähr 4,2 Zentimeter. Mhm. Und 11 in der Tiefe. Mhm. Und der Typ hat, das ist glaube ich eine Sonderanfertigung, der Typ hat das nämlich gekauft mit einem Mixer zusammen, der das komplette Ding ausgefüllt hat, also oben von der Fläche her. Und hat dann irgendwann festgestellt, das ist aber alles doof, verkauft jetzt die Einzelteile. Ich war auch kurz davor, einen Behringer Multi-G zu kaufen, aber hab's dann doch gelassen. Was ist das? Das ist ein Vierkanal-Gate, Denoiser, also irgendwas. Und da habe ich jetzt einfach das Zeug drinstehen, was ich eben die ganze Zeit rumstehen hatte. Das ist nämlich eine Steckdosenleiste. Ein DBX166, das ist ein Zweikanalkompressor, der halt von Technikern empfohlen wird, weil er quasi ein Stück unverwüstliches Bühnentechnik ist, der halt jetzt die Kompression macht und so ein bisschen gated. Dann ein DMP3, das ist ein Zweikanal-Mikrofon-Vorverstärker, der tatsächlich nicht viel mehr kann, aber das dafür sauber macht und nicht 5000 Euro kostet. Wow. Dann so ein kleines Mini-Mischpult für die Signaltrennung, damit ich euch zurückschicken kann, was aus meinem Mischpult kommt, ohne dass ihr euch selber hört. Das heißt ja N-1, das war mir auch mal neu und dann habe ich auch mal versucht, N-1 zu googeln und ich finde überhaupt nichts. Also ich meine, N-1 natürlich auch schwierig zu googeln, aber ich habe es dann versucht mit Kombinationsbegriffen und ich habe trotzdem irgendwie nichts gefunden dazu. Ist das wirklich so ein durchgesetzter Begriff, oder? Ja, das sagst du halt, also das heißt im Radio so, aber das kann echt so. Obwohl woanders braucht man es nicht. Also eigentlich schon. Ich weiß halt nicht, man müsste mal rausfinden, wie dieser Begriff im Englischen heißt. Dann wäre man sicherlich mit dem Googlen erfolgreicher. Und dann halt noch so ein Vierfach-Mikrofon, Kopfhörer-Vorverstärker und halt das R24. Ah, die Todeskiste. Diese Kiste ist halt irgendwie ein bisschen überdimensioniert, aber das ist ganz geil, weil ich mache das ja hier, sage ich, habe ja kein extra Podcast-Zimmer. Jetzt habe ich irgendwie alles drin, also auch die restlichen Kabel reingeworfen und da kann man irgendwie, wenn man fertig die Kiste zumachen, das in die Ecke stellen, dann ist gut. Total praktisch. Toll. Ja, I like. Ja, und du, Martin, bei dir sieht's eher aus, so eine Kisten und 1000 Kabel drumherum, ne? Ja, ich kann halt nicht mit dedizierter Audio-Hardware aufwarten. Ja, also da habe ich bis jetzt irgendwie einerseits Investitionen gescheut und andererseits ist mir das dann auch alles zu groß und nicht portabel genug. Mhm. Ach, du hast also jetzt dieses Shure-Ding, ne, im Einsatz gerade. Ich spreche gerade in dieses Shure-Ding, ja. Mhm. Also Holger von. Ja, ich finde das auch super, weil du kannst halt in die Hosentasche stecken, mit so einem USB-XLR-Adapter. Du klingst doch ein bisschen wie Holgi. Ich klinge wie Holgi. Ich muss mir Gedanken machen. Du musst mehr schreien, aber dann. Eben, ich bin doch eigentlich so ein leiser und schüchterner. Also, um zurück zur Hardware zu kommen, da steckt man halt XLR vorne rein und dann hat man hier auch so gleich einen Monitorausgang, wo man sich so ohne Latenz hört, was auch ganz praktisch ist. Und dann habe ich hier so noch so ein lustiges Belkin-Dings, wo ich mehrere Audiosignale gleichzeitig mischen kann. Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Also du ich will mich ja hören und ich will euch hören. Ja? Und deswegen brauche ich irgendwas, was mir 2 Audiosignale auf einen Kopfhörer legt. Und das macht dieses komische Belkin-Sternchen da, wo man irgendwie beliebig viele Ein- und Ausgänge anstecken kann. Und das sind auch Eingänge, sind es auch, ja? Also genau, also in der Summe halt 6 und da kannst du beliebig viel Zeug rein und beliebig viel Zeug raus, sofern das insgesamt unter 6 ist. Aber sag mal, kurz reinfragen, kann man das nicht auch alles per Software machen? Das könnte ich als, das ist ein bisschen komplizierter. Da müsste ich ein Aggregate-Device bauen und ja, bräuchte noch eine extra Soundkarte und dann ging das auch. Ja, aber ja, das kann man ja, das geht ja eben über diese Soundflower. Also zumindest jetzt in diesem Setup. Ja, also okay, du nur Skype hast. Das ist aber Voodoo, dieses Ding. Also ja. Das ist kein Voodoo, das ist einfach nur ein virtuelles Device. Ja, ja, aber wenn ich mir das zusammengeklickt habe, dann ja, packe ich lieber diesen Sternchen aus. Hardware, du weißt doch mal, Marc. Ja, ja. Also, ich komme ja, jetzt echt ja, durcheinander mit euren Namen, das ist übel. Hm. Man will es in Hardware haben. Und man ja, will es auch eigentlich rechnerunabhängig ein bisschen haben, ne, diese Aufnahme. Ja. Aber ich habe mir das Ding jetzt gekauft, weil wir fliegen ja nach San Francisco jetzt in der Woche und wir müssen ja weiter podcasten trotzdem. Mhm. Kann ja nicht sein, dass der Podcast ausfällt, nur weil wir in San Francisco sind in der Woche. Ja. Und ja. Fanboys an der Stelle. Fanboys ja. Podcast. Nee, wie heißt die hier Dings? Also entweder Fanboys mit Accent irgendwas auf dem O oder halt fanboyspodcast.org. Mhm. Ja, für Apple-Fans und mehr. Ja, Apple-Fans und Tech-Kram und Gedöns. Genau. Es so, gab einfach zu wenig Tech-Podcasts. Genau. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt richtig. Ist das, ich habe das neulich erst gehört, weil ich bin ja sozusagen nicht so ein großer Durchdringer der deutschen Podcast-Szene. Ist Fanboys sagen irgendwie eine Hälfte von Bits und so früher? Irgendwas? Ja, also ich war früher bei Bits und so, Dominik war früher bei Bits und so und jetzt okay, machen wir unser eigenes Ding. Ah ja, warum? Mann, wir live, wir streamen hier live. Wir streamen ja, eben, live, eben. Ne? Nee, nee, also so sehe die private Wäsche wird jetzt hier nicht. Ah, okay. Ja. Keine private Wäsche, obwohl genau, eigentlich nur öffentliche Wäsche. Ja, genau. Aber Brummschleife und Boulevard, das wäre ja beides. Ja, ich meine, die Hörer sind natürlich angehalten, im Chat zu ja zu vermuten, aber wir halten uns da zurück an der Stelle. Wir piepen einfach drüber. So, du hältst Leute an, etwas zu vermuten. Ja. Na klar, also ich meine, Lesen macht schon Spaß. Ja. Wir sagen halt nicht, ob es stimmt ja, oder nicht. Bei allem. Meinetwegen. Ja. Obwohl vielleicht auch lieber, ach, man weiß es nicht. Ja, aber du bist jetzt. Hat denn von euch eigentlich jemand, du musst jetzt mal ganz fies ablenken, den Podcast vorhin gehört? Nee, ich bin umgezogen. Ich habe eine Entschuldigung. Oh, das ist aber ganz mies aus. Meinst du jetzt von uns beiden oder meinst du jetzt den Chat oder was oder wie? Oder? Was? Ne, sowohl als auch. Aber ja, ich habe ja gehört ein bisschen. Ja, und? Ja, ich fand's gut. Das Ding ist nur, ich bin nicht so in der Games-Geschichte halt so mit drin. Und ich höre mir das, aber ich bin so theoretisch interessiert an Computerspielen. Nee, das ist tatsächlich, das klingt total albern, aber ich bin an der ganzen Kultur und das finde ich alles ganz toll. Und ich bin natürlich früher leidenschaftlicher Spieler gewesen, aber ich kann mich nicht mehr so wirklich für Spiele erwärmen. Keine Ahnung, ob das eine Alterserscheinung ist oder nicht. Aber auf jeden Fall. Aber ich stehe halt auf dieses ganze, auf Musik, weißt du, die mit Spielen zu tun hat, auf die ganze, auf, ja, alles, was mit Computerspielkultur zu tun hat. Und deswegen höre ich mir auch gern immer noch Spiele-Podcasts an, zumindest. Vielleicht hast du auch nicht einfach die richtigen Spiele ausprobiert, so in letzter Zeit. Es gab ja, in letzter Zeit einiges, was man eigentlich schon gespielt haben muss. Das stimmt. Ja. Da könnt Auto ihr euch ja drüber unterhalten. Ja. Da könnt ihr ein bisschen nerden jetzt. Ich höre auch gern zu. Also ich Portal, ich höre immer diese Sachen, das muss ganz toll sein, aber ja, das kostet auch mal Geld. Ist, und muss man gespielt haben. Das ist ja fast schon Popkultur. Das ist ja, das transzendiert ja schon die Videospielkultur. Total, oder? Das ist krass. Also es gibt das Schönste, was ich über Portal gehört hat, ist ein englisches Review, wo jemand schrieb so: All my complaints are along the lines, oh my god, another orgasm. Mehr kann man über das Spiel eigentlich echt nicht sagen. Naja, ist was dran, ja. Großartig. Ich hatte sehr viel Spaß. Ja, und ich habe es dann auch gleich im Multiplayer noch, also diesen Koop-Modus, ja, zusammen mit Dom hier im Büro auch gleich innerhalb von 6 Stunden irgendwie am Stück weggezockt. Ihr sollt doch arbeiten, Martin. Ihr sollt doch Updates rausbringen. Wir machen ja auch Feierabend irgendwann. Das auch, ist doch wenn nie ich, was, wenn Feierabend. Auch wenn ich um 2 Uhr nachts manchmal noch Support-E-Mails beantworte. Aber irgendwann tut man so, als würde man Feierabend machen. Hm. Und dann kann man ein bisschen Portal spielen. Habt ihr eigentlich diese goldene Regel, dass ihr am Wochenende nicht ins Büro kommt? Oder also habt ihr euch da sowas? Okay, offensichtlich nicht. Nee, was ist ein Wochenende? Okay. Nee, aber also zum Beispiel Tim hat ja das letzte Mal hier bei der Brummschleife erzählt, dass er auch wirklich am Wochenende halt dann einfach nichts macht. So, und ja, wenn du so. Vernünftig, ja. Ja, klar. Bin halt nicht vernünftig. Ja, aber das ist auch so ein bisschen das Problem. Es gibt tatsächlich, man muss sich manchmal dazu zwingen, nichts zu machen, gerade wenn man sozusagen so frei am Start ist. Aber es gibt auch irgendwie so ein Missverständnis. Es gibt nämlich so Leute, die gucken mich an und sagen so: Markus, arbeite doch mal weniger und mach was dir Spaß macht. Ja, genau. Dann halte ich immer so kurz einen Moment in und denke so: Du hast da was Grundsätzliches missverstanden. Ich mag meinen Job. Genau. Ja, das ist nicht häufig. Ja. Aber sozusagen, da kommt man tatsächlich einfach manchmal in Erklärungsschwierigkeiten. Hm. Und, aber wie lange machst du eigentlich dieses Podcasting schon? Ich hab das irgendwie nicht so ganz geschnallt. Ich habe auch diese Formate noch nicht ganz kapiert. Du hast einen Blog, ne? Für alles oder wie? Oder wie, wie ja, ich mache Podcasting seit 2 Monaten. Ach so, also okay, jetzt so ja. Für, ach, für so privat. Mhm. Ja. Ich habe ja keine Ahnung, ich mache das auch nur fürs Radio. Genau, ich habe einen Blog, da sind 2 Podcasts. Also es ist total unklug, weil Podcast-Plugins kommen anscheinend grundsätzlich nicht damit klar, dass irgendjemand auf die verrückte Idee kommt, mehrere Podcasts in einem Blog anzufertigen, um Gottes Willen. Mhm. Ja, ja. Nee, aber ich habe jetzt irgendwie, ich hab keinen Bock auf 2 Seiten. Und das eine ist halt dieses Angespielt. Das ist halt einfach nur, also über ein Spiel oder auch mal über einen Rant, wenn alles ganz fürchterlich schlimm ist und immer mit Gästen. Ich finde. Ja, angespielt ist die erste Folge aber vom 2. Dezember 2010. Schon ein bisschen länger her, dann. Ja, Details. Also den so Martin kannst du nicht anlügen. Das kannst du vergessen. Hier. Ich werde sofort überprüft. Der weiß, wie das Internet funktioniert. Nee, also, ich habe das ja nur im iTunes. Ich muss ja nur aufklappen. Ja, beide Sachen sind, haben sozusagen schon Vorlauf. Aber dass ich sagen würde, ich podcaste, so richtig ernsthaft ist tatsächlich, würde ich sagen, ist jetzt so. Ernsthaft und 2-3 Monate. Ja, ach Mann, nee, du weißt schon. Also sagen häufiger als einmal im Monat so rum. Mhm. Das ist halt angespielt, was für mich im Prinzip sozusagen der exzessive Gamecheck ist. Mhm. Also all die Dinge, die ich im Gamecheck nicht sagen kann, kann ich da sagen. Und das andere ist halt die Wahrheit. Die Wahrheit war eigentlich geplant. Ja, nur mal ganz kurz. Gamecheck ist eine Sendung auf Fritz, ne? Dann oder was? Nee, Gamecheck ist der Spieletest auf Fritz. Das hätte ich sagen. An jeden Dienstag gibt es, manchmal auch mehr, aber sozusagen jeden Dienstag auf jeden Fall, gibt es einen Spieletest und das ist halt so ein typischer Radiobeitrag, der ist halt so 2:30 oder 3:30 lang. Mhm. Und da musst du halt sozusagen ein Gefühl drin verpacken und das mit den wichtigsten Punkten begründen, aber du kannst natürlich niemals ins Detail gehen und vor allen Dingen kannst du nicht, weil das General Interest Medium ist, kannst du nicht sagen, ja, also irgendwie L.A. Noire ist besser als GTA 4, aber andererseits so eine schlechte Mischung aus Mafia 2 und Heavy Rain. Hm. Was jetzt nicht stimmt, ich habe den Satz noch zusammengebaut, weil das versteht ja keiner. So Super Mario einbauen sollen, hättest du. Ja, das stimmt. Und von daher ist sowas einfach ein Spaß, das nochmals. Und genau, das andere war ursprünglich geplant als, und ich setze auch drauf, dass ich es noch hinkriege, wieder zurückmache, das war ursprünglich geplant als einfach Dinge aufnehmen, für die ich mich interessiere und auch mal Quatsch machen. Und wie das denn so ist, auf einmal machst du einen weiteren Nerd-Podcast. Hm. Also sind da jetzt irgendwie drei Themen in Folge, die irgendwie, also das WLAN auf Konferenzen, Bitcoins, formale Verifikation von Compilern, obwohl ich das schon wieder, also reicht. Das war sehr unterhaltsam. Das ist aber, für euch, ja, nee, toll. Nee, aber tatsächlich zu sagen, das kannst du jetzt tatsächlich mal reintun. Also ich weiß nicht, wie viel du über Programmieren weißt, aber der Versuch ist tatsächlich sozusagen, das auf der Schwelle des Typen zu machen, der sich für irgendwas interessiert, aber selber letztlich keinen Plan hat. Das ist sozusagen, das ist, wie du über Elementarfragen auch mal gesagt hast, im Prinzip würde ich mich gerne mit den Leuten unterhalten und der Podcast ist halt ein gutes Alibi. Und ich will das aber eigentlich nicht komplett in dieser technischen Ecke haben. Also ich würde zum Beispiel gerne, da denke ich schon länger drum, mal eine Folge über Gleichberechtigung machen. Mhm. Weil ich einerseits glaube, dass es ein sehr interessantes Thema ist und andererseits glaube ich aber, dass alle Ecken so verhärmt und extremistisch sind, dass du als normaler Mensch, der es eigentlich nur sozusagen richtig und zivilisiert machen willst, gar keine Chance mehr hast, weil du sofort irgendjemand auf dem Schlips trippst, wenn du nur Gleichberechtigung sagst und dann nicht so korrekt genderst oder was auch immer. Ja, das Problem ist halt aber an der Stelle auch, dass die Leute, die da wirklich gegen trollen wollen, halt auch diese Nummer fahren mit erklär das mal und so. Ja, da kann ich schon auch verstehen, wenn man keine Lust mehr hat zu erklären, wenn irgendwie zum 28. Mal dann man auf die Art und Weise getrollt wurde. Also das ist echt ein schwieriges Thema. Weil du meinst, die Trolle übernehmen dann die, tun dann so, als wären sie Gleichberechtigungsbefürworter, wenn ich mal diesen Ausdruck nehmen kann. Also eine Strategie ist halt, wenn du da, also eine Strategie, die Trolle da fahren in der Ecke, ist halt wirklich zu sagen so, ja, dann erklär mir das doch mal ausführlich. Ich verstehe das nicht und erklär das doch mal. Mhm. Und dann kommst du nicht zum eigentlichen Thema oder was? Ja, und das ist halt irgendwann wird man's glaube ich auch müßig, immer wieder zu erklären, warum man jetzt hier gerade über was auch immer blockt. Und also ich verstehe das, weil ich fand es auch schwierig, da überhaupt reinzufinden, so um was es da geht. Mhm. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, wenn man eben sagt, ich habe keine Lust mehr, irgendwie zum 28. Mal zu erklären, warum das jetzt so ist. Und das Problem ist aber, also glaube ich mittlerweile auch, dass die dass auch die Leute, die sich darum kümmern, mittlerweile so sehr in einem Turm sitzen, dass sie manchmal das Gespür verlieren für Schwarz-Weiß. Das ist so ein, also ich finde ja, es am eindrucksvollsten, finde ich, kann man das derzeit sehen an der schwulen Bewegung, wo es einfach eine Zeit lang nötig war zu sagen, also das richtig zu sagen, raus zu posaunen, ich bin schwul, und ich will, dass du das weißt und ich will, dass du kein Problem damit hast. Das führt aber sozusagen auf Dauer in manchen Bereichen zu einer totalen Überthematisierung des Themas, wo es dann überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Weiß, finde ich auch schwierig, weil, also wenn ich so U-Bahn fahre, dann wird da auch überall Heterosexualität herausposaunt. Ja, das hat man sich nur dran gewohnt, weil es das Normale ist. Ja. Naja, nee, also... Ja, aber das stimmt schon. Nee, also finde ich nicht. Ich habe noch nie eine Werbung gesehen für einen heterosexuellen Möbelpacker. Also. Nein, aber nein, es wird ja nicht direkt thematisiert, sondern es wird ja im Subtext wird Heterosexualität als normal transportiert. Ich weiß nicht, ob du das meinst, Martin. Also ja, genau. Ja. Also nee, das meine ich aber nicht, sondern es geht darum, dass sozusagen mittlerweile auf so viele Bereiche ausgeweitet wird, wo du denkst, das eigentliche Ziel, was man hat, ist doch, dass es sozusagen viele Bereiche des Lebens gibt, wo es eigentlich fick egal ist, mit wem du fickst. Ja, also sagen, wo es ist einfach total irrelevant, welche seine sexuellen Präferenzen sind, bis es dazu kommt, dass die eine Rolle spielen. Aber das ist halt in ganz vielen Bereichen, ist es halt egal eigentlich, einfach. In ganz vielen Bereichen sollte es egal sein. Genau, sollte es egal sein, genau. Das geht nicht. Es wird aber halt leider immer noch das Normale und das Abnormale irgendwie definiert. Und genau. Da muss man sich gegen wehren. Das verstehe ich schon. Ja, genau. Aber sozusagen die Gefahr, die da auch drin besteht, ist, dass die Abnormalität sozusagen auch zu einer Art eigenem Käfig wird. Das eine ist dieses schöne Beispiel, was ich halt wirklich bis heute nicht verstehe. Jetzt mal mit Anführungszeichen natürlich. Muss man es gibt, mal dazu sagen an der Stelle. Ja. Es gibt tatsächlich sozusagen Werbung für irgendwie schwule Friseure, schwule Möbelpacker, also Dienstleistungen werden angeboten mit dem Zusatz schwul. Für Schwule. Mhm. Und das finde ich halt total seltsam. Naja, das Bedürfnis besteht offensichtlich, sonst wird es ja keine Kunden dafür geben. Und das gibt's ja auch. Es gibt ja auch Frauen-Fitnessstudios oder irgendwie sowas. Und wenn das Bedürfnis nicht bestehen würde, dann müsste man es ja nicht anbieten. Und dass das Bedürfnis besteht, zeigt ja auch, dass da ein Bedürfnis besteht. Also eine Schleife. Aber ich kann das schon auch nachvollziehen, weil irgendwo auf sein Geschäft draufzuschreiben, du musst hier nicht befürchten, blöd angemacht zu werden und oder nicht bedient zu werden oder sonst irgendwie. Das ist genau nicht der Punkt. Wieso? Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist eher sozusagen eine Übersexualisierung am Start. Aber das sagst du halt aus der Perspektive des Heterosexuellen. Also ich weiß nicht, ob man sich da. Ich weiß nicht, wenn ich mich mit Homosexuellen unterhalte, beispielsweise jetzt, dann ist, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wenn es das Bedürfnis gibt, warum soll es das nicht geben? Also ich hab neulich ein recht schönes Trackback, vorletzte Folge. Und zwar eigentlich so ein Blogger privat, was so eine Boulevardeske Rubrik, also die Boulevardeskeste Rubrik, die das Ding überhaupt hat, ist. Und der hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt, dass er sozusagen so ein Problem damit hat, dass dieses Bild des Feierschwulen so prägnant ist. Was ist ein Feierschwule? Also diese Party, also Leute, die Party machen, so dieses Überkandidelte. Was man so sagt, Christopher Street Day Leute. Und der ist selber halt sozusagen auch schwul und hat gesagt, er kommt damit nicht klar. Das ist sozusagen genau dieses. Ja, ist das da nicht eine Fehlinterpretation? Ich meine, wenn du jetzt mal guckst, Christopher Street Day ist halt eine Party, wo halt Homosexuelle hingehen, ne? So, genau, oder das, so. Genau, das war sein Punkt. Es ist eine Party. Ja. Aber das ist eigentlich keine Party, sondern Christopher Street Day ist eine Demonstration. Ein total wichtiges politisches Instrument. Aber das wird dazu nicht mehr genutzt, sondern es wird sich sozusagen auf dieses, und das ist ja sozusagen auch wieder eine Art von Diskriminierung, wo die Leute dann aber freiwillig mitmachen. Es wird sich sozusagen zurückgezogen auf das Bild des in der Gesellschaft sozusagen mehr oder weniger anerkannten Partyschwulen. Oh, ich weiß nicht. Nee, genau. Also, du verortest halt jetzt so die Verantwortung für die Normalisierung. Nein. Das mache ich nicht. Das sag ich jetzt gerade, weil ich glaube, dass das eine Ecke ist, sozusagen, die existiert auch und die aber naja, sozusagen auch problematisch sein kann. Natürlich gibt es noch diese andere Problematik. Die, das ist sozusagen immer noch. Also ich glaube, wir fallen da auch gerade in so ein Syndrom, dass das auf den Blogs dann auch immer passiert. Ja, wir diskutieren irgendwie so über ein Randthema und verlieren dabei so das große Ganze irgendwie aus den Augen. Genau. Also, genau. Deswegen wenn irgendwo jemand was schreibt von Quoten oder was auch immer, ja, also jetzt nur ein blödes Beispiel, dann kommt halt immer gleich, Jungs werden am Gymnasium irgendwie auch benachteiligt und irgendwie ich bin auch schon mal diskriminiert worden, obwohl ich ein Mann bin. Und damit ist das Thema verändert sozusagen. Ja, ja. So. Und ich glaube, es ist halt total einfach, da so abzurutschen in ein Randthema, das man aber einfacher diskutieren kann, weil es begreifbarer ist. Ja. Ja. Genau, deswegen würde ich gerne halt mal, das war ja der Ausgangspunkt, deswegen würde ich halt gerne mal eine Folge die Wahrheit machen über dieses Punkt, Thema, weil das halt super, super, super, super weit ist. Und um genau das mal zu klären, also genau diese Sachen. Und ich bin auf die Idee überhaupt erst gekommen, weil ich auf der Republika mit ein paar Leuten geredet habe und so kurz danach, wo das von einer, wie weiß, wer war denn das? Irgendwie einer vom Girls-Team, glaube ich. Wie heißt das? Girls-Blog? Mädchenmannschaft. Wo das sozusagen, wo ich dann selber überrascht war, weil das so kam, dass Faden verloren. Dass sozusagen, dass das Feindbild mittlerweile auch so festgefahren ist, dass es tatsächlich möglicherweise auch hinderlich sein kann. Und lustige Begebenheit zu der Zeit, ich habe die Betreiber, kennt ihr Hater.org? Ja, klar. Genau. Ja. Und da mit den beiden Leuten, mit zwei Leuten davon habe ich geredet. Es waren zwei Leute. Und ich habe die, bevor das Interview losging, gefragt, so, wer ist denn jetzt sozusagen für was zuständig? Also beim Interview, soll ich denn die Fragen stellen? Und dann haben die gesagt, na hier, Person 1, Technik, Coding, bla bla bla, Person 2, Hintergründe, schwuppdiwupp, schwuppdiwupp. Und dann habe ich ihnen also sagen, während des Interviews natürlich entsprechende Frage gestellt, verteilt nach den Kompetenzen, die sie mir vor dem Interview mitgeteilt haben. Mhm. Und habe zum Schluss, weil es natürlich so auf der Hand liegt und weil ich es auch so witzig fand, gefragt, so die Verteilung, die jetzt hier gerade im Interview stattgefunden hat, ist ja relativ klassisch. Ja, der Jungs codet und die Mädchen machen das Soziale. Und dann haben sie tatsächlich gesagt, ja, das liegt doch daran, dass du uns die Fragen so gestellt hast. Na, ja gut, das, vielleicht war das eine spontane. Das ist auch schwierig, ohne dass jetzt die HDL da selbst antworten kann. Ja, wir sollten jetzt nicht über Leute reden, die hier nicht. Das ist auch gar kein Vorwurf gegen die Leute, weil das völlig klar ist, zu sagen, Interviewsituation live und sowas. Ja, eben. Das ist nur eine Frage, sozusagen nur ein schönes Beispiel dafür, wie sehr sich das verselbstständigen kann. Ja, aber ich meine, es ist auch kein Wunder, dass wenn irgendjemand was programmiert hat, dass im Zweifel ein männlicher Informatiker ist, weil, also wenn ich mich zurückerinnere an mein Studium, und das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig lange her, es ist schon ein Weilchen her leider, aber es ist noch nicht so wahnsinnig lange her, und da waren irgendwie, also 90% waren halt männlich. Ja. Ja. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass es eben so wenig Informatikerinnen gibt. Ja, und das widerspricht ja auch nicht der... Problem. Ja. Ja, und das ist... Es widerspricht ja auch nicht der inneren Überzeugung dieser Menschen jetzt, dass sie aber auch so sozialisiert worden sind. Ja, ich meine, dass jetzt eben der Mann hin zur Technik sozialisiert wurde und die Frau eben nicht so, und das ist eben das Ergebnis, was du irgendwann hast, und dann fängst du an zu reflektieren, aber dann hast du. Wobei das jetzt im konkreten Fall auch nicht so ist. Ja, okay, weiß das ja nicht. Aber wenn das jetzt so wäre, ja, ich meine, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das würde ja aber nicht dem widersprechen, dass die Leute irgendwann angefangen haben zu reflektieren, warum das so ist und ob das alles so toll so ist. Ja, also ich meine, aber ja, keine Ahnung. Ich hole mir jetzt mal ein Bier, vielleicht flockt das auch die Stimmung wieder auf. Wieso ist die Stimmung schlecht? Nein, die Stimmung ist super. Okay. Sekunde, wir gleich wieder da. Ja, super geil. So. Ja, sehr schön. Ich habe gar kein Bier hier. Ja, ich erst. Ich habe eine halbe Flasche Leitungswasser. Ohne Gas. Ohne Gas. Mhm. Ich sitze ja noch im Büro hier. Deswegen gibt's das ist doch ein Büro. Achtung. Achtung. Das hat sich gar nicht wie ein Bier angehört. Das hat sich angehört, als würde ein Tacker runtergeschmissen. Eher so eine Mateflasche, glaube ich. Ja, nee. Das ist aber die Mate um die Uhrzeit wäre nicht gut. Naja, je nachdem, wie lange das hier geht. Ja. Und weiß es nicht. Wolltest du nicht 24 Stunden jetzt online? Ja, aber das kann ich ja nicht alleine machen. Ihr macht ja keiner mit. Das ist ja, ihr habt ja auch noch andere Sachen zu tun. Ich sehe den Pegel, aber alles, was ich höre, ist ja, immer wieder derselbe Witz. Ja, aber ist doch super, und der passt. Ja, Livestreams zum Abschalten halt, ne? Ja, genau. Ja, Martin, du kriegst jetzt auch Twitter-Geld. Ich krieg Twitter-Geld. Ja, das können die Hörer ja wissen, wenn ihr uns twittert auf brummschleife.net. Ach so. Falls, ja. Falls ihr uns twittert, dann wird das monatlich unter den Teilnehmern der Brummschleife. Twitter und Flatter, glaube ich. Entschuldige. Ja, oh mein Gott. Oh Gott. Ich wollte warten, wie lange es dauert. Ja, ich bin echt, ja. Also Flatter, ne? Flatter. So, ja. Das mit dem Geld und so. Ja, ja, ich habe den Inhalt aber schon rübergebracht, glaube ich. Es wird aufgeteilt unter den Teilnehmern. Unter den allen sozial. 5000 Teilnehmern und die kaufen sich davon ein Wassereis. Wassereis. Ich freue mich schon drauf. So Stangeneis oder was? So dieses in den Tüten. meinst du jetzt dieses Wassereis? Was meinst du jetzt mit Wassereis? Weil Wassereis kann ja alles Mögliche sein. Was steht da vor? Capri oder so? Da darf man keine Produkte. Nee, was man im Supermarkt halt kauft, wo dann irgendwie so 40% Zucker drin ist. 40% Zucker, aber es sind so 10 so eine Plastikstangen, die aber flüssig sind, die packst du in den Tiefkühler und dann. Das heißt Stangeneis. Wassereis ist bei dir vielleicht, es ist halt Eis aus Wasser. Um jetzt mal für die süddeutsche Fraktion zu sprechen, es heißt Wassereis. Aha. Echt jetzt? Ja. Und was heißt jetzt, wie nennt man dann Capri und Konsorten? Ihr Wassereis. Ja, aber er sprach ja vom Stangeis gerade. Junge, hört doch mal zu hier. Eben, das kann doch nicht wahr sein, ey. So, man kann ja so Eissorten grundsätzlich in milchbasiert und wasserbasiert unterscheiden. Genau. Ja. Und Capri ist mehr Wasser als Milch. Das ist klar. Ich dachte aber, er spricht von Stangeneis. Kennt ihr Stangeneis? Nee, Stangeneis höre ich hier zum ersten Mal. Okay, das werde ich jetzt mal googeln und werde euch zeigen, was das ist. Das sind nämlich diese langen Plastiktüten mit einem farbigen... Ja, Sekret drin. Wo der Schneemann drauf ist. Das ist halt Wassereis. Ja, siehst du, das ist jetzt nämlich, das ist interessant, wenn ich Stangeneis in der Google-Bildsuche eingebe, kriege ich überall Holzschränke. Auch ganz interessant irgendwie. Okay, also interessante, ja, also Wikipedia, ja. Der Begriff Stangeneis leitet sich von den blockformgegossenen zu eisgefrorenem Wassers ab. Dieses Blockeis wurde in bis zu 270 Kilogramm schweren Stücken entweder im Winter direkt von Gewässern oder auf dem Umweg über einen Eiskeller von einem Eismann zum Verwender befördert. Was du meinst, ist sozusagen früher, als noch kein Strom gab, man Kühlschränke damit bedingselt hat. Ich weiß ja nicht, was man euch als Kinder gegeben hat als Eis, aber wir hatten Wassereis. Das willst du gar nicht wissen. Ich habe ein tolles Bild hier gerade. Ich weiß noch nicht, kann man das jetzt einfach hier in IRC reinschmeißen? Ja, oder? Kannst du. Und je nach Client wird das dann sogar auch angezeigt. Heute wird Stangeneis meist nur noch aus dekorativen Gründen verwendet. Mit Skulptur und so. Genau. Mit der Motorsäge. IKEA Stangeneis. Wie könnte das IKEA Stangeneis heißen? Was? Oh. Das ist ein schwedischer Name. Muss man jetzt schnell spontan was Witziges sagen. Klappt aber nicht. Nee, klappt nicht. Ich habe nur gesehen, dass der Spiegel heißt Good Morgen. Ja, schön. Ja, da hat es mir dann auch wieder gereicht. Ja. Ich habe mir ein IKEA-Regal gekauft für mein Podcast-Equipment. Das ist ein Reckloser. Das ist so ein Kellerregal. Die kennt ihr vielleicht, die sind total praktisch, weil die kann man nämlich ohne Anleitung aufbauen. Dieses IWA? Nee, es gibt, genau, IWA ist dasselbe für den Wohnraum, habe ich mir sagen lassen bei IKEA. Und das Kellerregal ist ein bisschen grobschlächtiger und es hält mehr aus und ist irgendwie, sieht ein bisschen, ist irgendwie ein bisschen stabiler. Aber so ein Rack, da kannst du Sachen richtig reinschrauben. Ja, aber ich habe halt nur zwei 19-Zoll-Geräte. Das finde ich ein bisschen albern irgendwie so. Ja, ich habe nur ein 19-Zoll-Gerät. Entschuldigung. Ja, ich habe hier einen Serverschrank, aber da schraube ich kein Audio. Das stimmt. Ich war ja mal in der Monkey Cave, so heißt ja deren Büro. Ja. Und der Martin hat übrigens Carcassonne gemacht, falls ihr das was sagt auf dem iPhone. Nein. Doch. Ja, doch. Nicht alleine, aber auch. Ja. Verrücktes Backofenzeug. Mhm. Ehrlich? Mhm. Gott, ich podcaste mit Berühmtheiten. Ja, wollte ich nur mal einwerfen. Also ich bin nicht im Radio, ich meine. Ja, also apropos, ja, um das mal einfach mal zu klären, wie berühmt man im Radio ist. Ich habe am Samstag auf einer Party zum ersten Mal einen fremden Menschen getroffen, der mich aus dem Radio tatsächlich kennt. Mhm. So ist das mit dem Berühmtsein. Hat er dich an der Stimme erkannt? Nee, der kannte meinen Namen. Okay. Okay. Jawohl. Ja, aber man kennt dich ja schon. Also in Berlin, ich weiß nicht. Also du bist ja, wie oft bist du denn nachmittags eigentlich so drauf? Also wie oft? Ja, scheiße. Wie scheiße? Ach, so, du meinst wie? Warte mal, ich habe kein Jingle da. Ja. Ja. Na, ich habe das ist halt echt wochenabhängig. Ich habe halt diese regulären, dieses Dienstag ist halt regulär und dann halt je nachdem, ob thematisch noch irgendwas anfällt. Mhm. Aber sozusagen fest nur Dienstag. Ach so, ich hatte irgendwie den Eindruck, dass du mir viel öfter irgendwie. Es gibt Wochen, wo sozusagen viele Themen anfallen, wo Sendungen, also ich moderiere so aushilfsweise manchmal dieses Mainfritz zum Beispiel am Abend. Also es gab auch schon Samstage, da habe ich die Radiofritzen am Morgen. Nee, da habe ich am Freitag Blue Moon, am Samstag Radiofritzen am Morgen, dann Gamecheck von Caroma Club und dann Trackback moderiert. Mhm. Es gab auch schon Tage, die so Richter FM-mäßig drauf waren, aber es ist nicht die Regel. Mhm. Wie viele Leute habt ihr da überhaupt? So Moderatoren, teammäßig, also die so regelmäßig drauf sind. Du hast die Wochensendungen sind doppelt besetzt quasi, hast also 8 Leute und dann noch so 4 oder 5 Leute, die dieses Mainfritz, Radiofritzen am Morgen, am Wochenende machen. Mhm. Und dann noch die Special Interest Moderatoren, also irgendwie sowas wie Caro Corneli und Ken Jebsen. Mhm. Und dann halt noch die High-Noon-Moderatoren, das sind 2, und dann noch die Blue-Moon-Moderatoren, das ist jeder Wochentag anderes, manche Wochentage sind doppelt besetzt, und dann noch die Nightflight-Leute, das sind... Also es sind schon ein paar, ich sehe schon, schon aufgehört mitzuzählen. Klingt so, ja. Ja, sind schon ein paar. Ist das eigentlich noch so, dass da viel Wert gewinnt, also wenn sich Leute sozusagen für sowas bewerben, wenn sie das denn so normal tun würden, ja? Ja. Wird da noch so auf Sprachausbildung Wert gelegt und so? Also wie, weil das kennt man ja so aus den traditionellen Radiosendern, aus den... Willst du mir irgendwas sagen? Nee. Also witzigerweise habe ich schon öfter festgestellt, dass das Radiomoderatoren immer gern als spielerischen Angriff empfinden, wenn ich sowas anspreche, aber es interessiert mich. Also es ist nicht so, dass es sozusagen, dass es hilft, wenn... Der Rest scheiße ist. Wenn du einen Zettel vorzeigst. Du musst halt sprechen können. Und das ist tatsächlich manchmal einfach das, also manche Leute können einfach sprechen. Was heißt also, sprechen? Also sauber sprechen. Geradeaus formulieren, nicht so komische Ausreißer mit der Stimme ständig machen und auf eine Art und Weise auch formulieren, das besteht und es ist auch eine Betonungsfrage. Und das Mittel der Wahl ist eigentlich immer, wenn du als Moderator irgendwo in Frage kommst, ist, dass du eine Probesendung machst. Mhm. Und darüber läuft das. Und es hilft, Sprechgang zu haben. Aber also ich erzähle mal gerne die Geschichte von meinem Vorstellungsgespräch. Ich habe ja bei Fritz angefangen als Redakteur zur Sendung Trackback und als Online-Redakteur. Und saß da halt irgendwie beim Chefredakteur im Büro und hatte auch ganz stolz irgendwie so vorher irgendwie 10 Sprechstunden genommen. Und auch ein Probeding eingelesen und habe dann so ein Bewerbungsgespräch gesagt, so ja, also ich habe auch Sprechunterricht genommen und ich bin auch Mitglied bei der Hörspielwerkstatt der Humboldt-Universität. Hoch. Markus. Jetzt ist er weg. Jetzt ist das Rack weggeschmolzen. Wahrscheinlich ist eher Skype weggebrochen, aber. Warte mal, ich guck grad mal. Markus, hörst du uns noch? Wenn ja, nee, hier ist so ein komisches Rädchen, gell? Genau, so. Wie nennt man das eigentlich? Chasing Arrow. Ach, wunderschön. Es gibt jagende Pfeile. Ja, das passt. Aber jetzt. Super geil. Da bist du wieder. Wie lange war ich weg? Nicht lange. So. Sehr schön. Die gefühlte 20 Sekunden. Immerhin. Na gut, da ist, glaube ich, die Pointe der Geschichte verloren gegangen. Ja, und du hattest ein Internet-Dropout und du bist auch gerade aus dem Chat rausgeflogen. Also das war irgendwie. Ja, genau. Ich habe mal das Netzwerkkabel rausgerutscht. Mhm. Ja, erzähl halt nochmal ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwie, du hast irgendwelche Tests, Sprechübungen nochmal gemacht irgendwie oder sowas. Was war das? Du hast. Ich saß im Bewerbungsgespräch. Ja. Und habe dir sozusagen dazu Protokoll gegeben, dass ich an einer Hörspielwerkstatt mitarbeite und auch Stunden genommen habe. Mhm. Und die Reaktion des Chefs war es, ja, also schön, aber ist egal, du sollst sowieso nicht vors Mikro. dachte ich, okay, Shit. Alles klar. Genau. Mhm. Ja. Ja, und dann? Aber wie bist du denn vors Mikro gekommen dann? Na, wie es so ist, Silvester kriegst du einen Anruf, also am Tag nach Silvester, ich war auf dem Rückweg von Köln. Und saß im Zug und dann riefen sie an, so, ja, also die Serviceleiste morgen, wir haben da vergessen, jemand einzuplanen, hättest du vielleicht Zeit? Mhm. Und ich hatte gerade vorher gelernt, so, bei der anderen Gelegenheit, wenn dich jemand irgendwas fragt, was dich halbwegs interessiert, egal ob das kannst oder nicht, sag erst ja und überleg dann, wie du es hinkriegst. Sag also ja, ja, klar, mache ich. Und saß dann schwitzend in dem Zug und hab mir eine abgebrochen, diese 3-1-Minuten-Texte zu schreiben. Ja, und dann lief das halt so. Und dann war halt klar, so, okay, der kann zumindest schon mal die Texte schreiben. Dann kam es irgendwie, zu Silvester war Chaos Communication Kongress. Ja. Und da war ich dann als Reporter zum ersten Mal, mein erstes Studiogespräch, das ich immer noch habe und dafür, dass ich mich so schäme mittlerweile. Und da höre ich mich so schlimm an, das ist so unglaublich. Ja, ja. Und dann ging es mit dem Moderieren los. Das ging über zwei Wege. Das eine war, dass damals noch zwei Gamechecker bei Fritz waren und der meinte so, früher gab es das auch mal als Blue Moon, aber jetzt sind wir schon lange nicht mehr, lass uns doch mal machen. Und dann haben wir einfach so gefragt, können wir mal? Und dann so, ohne dass das irgendwie groß besprochen wurde, ja, können wir mal probieren. Und das andere war, dass Holgi irgendwann als er noch in Frankfurt gearbeitet hatte, keine Zeit mehr für Trackback hatte. Und mir hatte vorher, das ist auch echt eine lustige Geschichte, wie so persönliche Entscheidungen gefällt werden. Es gab mal einen Samstag, das war ja früher so, Johnny Häusler hat Trackback moderiert und wenn er nicht konnte, Holgi, dann drehte sich das irgendwie um, also Holgi hat Trackback moderiert und wer nicht konnte, Johnny. Und dann gab es das Wochenende, da konnte niemand. Und da wurde irgendjemand, ach genau, und da gab es von Fritz, gab es irgendwie auch noch einen anderen, der es manchmal gemacht hat, und da konnte niemand. Und das ist auch ganz plötzlich passiert, weil Holgi, glaube ich, krank war oder irgendwie was. Der war doch wieder zu faul. Das ist eine, ich sage nichts. Ich unterstelle das jetzt einfach. Ja, natürlich. Und dann habe ich also mit dem Typen gesessen, der das dann moderiert hat. Und der hat mich angeguckt und meinte so, Markus, warum machst du das eigentlich nicht? Weil du hast Ahnung davon und ich meine, Stücke machst du auch und so, warum moderierst du das eigentlich nicht? Und das ungelogen war das, wo das total cheesy klingt, war das der Moment, wo ich so dachte, stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht? Yeah, ja, du hörtest so einen Tusch im Hintergrund. Und dann habe ich angefangen, Probesendungen zu machen. Und dann habe ich noch ein paar Probesendungen gemacht. Also immer so, da gehst du für lau in das Studio da und übst. Und dann hieß es halt irgendwann so, Richter. 4 Sendungen Doppelmoderation mit einem Moderator, der es kann, aber thematisch halt nicht so fest im Sattel sitzt. Und danach fliegst du alleine. Was heißt Probesendung? Probesendung bedeutet, du das wird Probesendung heißt, du gehst genau, du gehst in ein Havariestudio, heißt es. Havariestudio ist auch schön. Ne, das ist tatsächlich das Studio, wenn das richtige Studio ausfällt, dann ziehst du dahin um. Das ist ein komplettes, funktionsfähiges Radiostudio mit allem. Also es ist sozusagen Redundanz. Aber wenn gerade keine Katastrophe ist, kannst du halt das für Aufzeichnungen benutzen. Okay. Und fährst halt richtig Sendung, also komplette Sendung, 2 Stunden lang und gibst sie dann ab zum Hören. Und dann melden sich die Chefs nicht, dann nimmst du die nächste auf, gibst die hin, nervst irgendwann mal so lange, bis die einer die anhört und dann kriegst du ein Feedback und manchmal darfst du dann moderieren. Aufregend. Auf jeden Fall. Total großartig. Ja, und dieses Blue Moon Ding, so Call-In, das ist ja, das stelle ich mir ja irgendwie schwierig vor, ne? Also diese Abhängigkeit von den Hörern, die anrufen und ob die dann total was bringen. Und ja, da kommst du ja wahrscheinlich am ehesten ins Schwimmen rein, ne? Stelle ich mir vor. Wenn dann irgendwie nichts kommt, dann musst du halt echt fit sein. Also ich kenne es jetzt hauptsächlich von Holgi, ich höre es hauptsächlich von ihm, aber da habe ich so einen Eindruck, dann manchmal muss er dann doch 10-mal irgendeinen Satz wiederholen oder irgendwie nochmal 10-mal sagen, dass ihr jetzt beim Blue Moon seid, um dann irgendwie. Also manchmal rufen die Leute auch an und wissen nicht, was sie sagen sollen. Das finde ich mal sehr, sehr aberwitzig. Ja, schönen Gruß an Lukas aus unserer ersten Brummschleife auch an der Stelle. Ja, das ist schon, also das ist auf jeden Fall einer der aufregenderen Momente, wenn du zum ersten Mal in einem Blue Moon stehst und denkst, was, wenn keiner anruft? Nee, genau, wenn du zum ersten Mal alleine in einem Blue Moon stehst. Ich mache Blue Moons eigentlich auch gerne mit noch jemand dabei. Auch bei Podcasts finde ich es eigentlich, ich habe noch nie alleine gepodcastet. Ich finde es eigentlich auch gruselig, die Vorstellung. Aber das erste Mal alleine da in diesem Studio stehen, das rote Licht geht an, du weißt, okay, die nächsten 2 Stunden gehören dir. Und wenn keiner anruft, gehören sie dir allein. Ja. Aber das passiert doch nie, oder? Also das ist doch immer irgendwie. Also es gab schon irgendwie, ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals hatte, war Neujahr 2010. Ja, Neujahr ist natürlich scheiße. 1. Januar, das war auch noch ein Sonntag oder irgendwie. Samstag hat zu sagen, da ging wirklich gar nichts. Und so irgendwie, so Klassiker, irgendwie, was sind eure Vorsätze? Und da haben irgendwie 3 Leute angerufen. Das hat so gezerrt und so gezogen. Unglaublich, aber. Und da musst du ja auch reden lassen, ne? Also das habe ich schon ein paar Mal mitgekriegt, dass dann über wirklich, dass dann über irgendwas Langweiliges geredet wurde, wahrscheinlich aus dem Grund, dass nicht genügend Alternativen in der Leitung waren, ne? So. Dann lässt die Leute halt dann labern auch ein bisschen. So, dann zählen sie halt ja, noch irgendwie. Ja, kann man das zehnte ja. Detail. Hm. Ach, schwierig. Ja, das ist ja der Druck ist ja viel niedriger hier. Weil ich gucke gerade mal, wie viele Hörer wir haben. Das mache ich ja immer gerne. Mhm. Sind wir schon Radio, ist da eine Frage dann? Nee. Wir sind hier bestimmt nicht 120. Radio. Woher kommt eigentlich dieses sind wir schon Radio, diese 500 Hörerzahl geistert da? Es gibt da irgendwie diese Landesmediengedöns Veranstaltung und die sagt eben, ab so und so viel Hörern ist man Rundfunk und muss das anmelden eigentlich und so. Was heißt das? Ich wollte gerade sagen, wir werden niemals mehr als 499 Hörer haben. Mhm. Also, ja, aber wenn du jetzt das ist doch alles, das passt doch alles nicht zu unserer Situation, das ist doch alles veraltete Gesetzgebung. Ich habe irgendwie vor gefühlten 7 Jahren oder so mal einen Brief geschrieben an die Bayerische Landesmedienaufsicht oder so, ob das mit dem Podcasten okay ist. Echt, nur hast so du gemacht? Spaß. Nur so Spaß. Für Spaß, ja. Für Spaß, ja, weil ich habe gerne Spaß mit Hören. Und dann haben die geantwortet, wir haben eine kursorische Umfrage durchgeführt, bundesweit und also zwischen den Landesmedienanstalten wahrscheinlich dann. Und wir gehen von einer Unbedenklichkeit des Podcastens aus. Ich hab die E-Mail auch noch irgendwo, das ist sehr großartig. Fantastisch. Podcasten ist unbedenklich. Ja. Hervorragend. Aber im Zweifel muss man sich das nochmal für die Sendung dann auch bestätigen lassen, aber man soll doch vorerst davon ausgehen, dass es unbedenklich ist. Mhm. Ja, wir sind auf der sicheren Seite hier wahrscheinlich noch mit 120. Stimmt, ja. Ja. Ach, ja. So, ich trinke mal einen Schluck. Also, ich glaube, man spannend. Spannend. Ich guck mal, ob der Expander es aus, Sind wir jetzt wieder bei der Sektion, wir reden Taschen? Ja, warte. Das ist ja auch Tradition hier, oder? Ja, wir reden in Gegenstände, ist die Tradition. Also man muss raten, in was für einen Gegenstand man reinredet. Das ist so. Okay, das ist bei euch relativ einfach, ich hab was. Sag mal. Worin rede ich jetzt rein? Was ist das, was wir gerade reinreden? Das ist ein bisschen eklig hier reinzureden, deswegen wäre ich euch dankbar, wenn ihr es schnell macht. Also, weil ein alter Milkshake-Becher. Nee. Mit geronnener Milch. Ein Hausschuh. Nee, also ganz weit weg. Also es ist schon so ein Becher ähnliches Verhältnis. Deine Hand. Alter. Ein bisschen eklig. Ja, so, jetzt kannst du es auflösen. Die vielleicht können die Hörer auch nochmal kurz mitraten hier im Chat. Bitte schnell. Die Uhr tickt. Wir raten Glas. 10, 9. Die schnallen noch nicht. Glas. Kannst du nicht mal so ein Jingle einspielen? So ein Runterzähl-Jingle? Ach, dann muss ich wieder mein komisches MacBook hier anschließen. Kannst du es nicht machen, Martin? Ich kann hier keine Jingles anschließen. Oh. Bin ich eingerichtet drauf. Es war ein Glas ungefähr so groß wie ein Trinkglas, aber mit einer Duftkerze drin. Ah, aber jetzt bist du ein bisschen stoned dann. Ne? Ja. Okay, ich mache das jetzt auch noch einmal und dann könnt ihr raten, dann hören wir mit diesem Spiel auf. So, jetzt rede ich in etwas rein. Ihr hört an den Hintergrundgeräuschen, ist schon ein bisschen, verrät es ein bisschen. Das macht noch andere Geräusche, außer dass meine Stimme verändert wird. Soll ich noch ein bisschen? Fällt euch nicht vielleicht irgendwas? Ist das Tastatur? Nee. Ich mache noch mal ein bisschen verräterische Geräusche. Eine Foltermaschine? Nein, eine kleine Tüte. Eine Tüte. Das war jetzt irgendwie total antiklimaktisch. Boah, Martin, du darfst nicht mehr so Worte benutzen. Ich weiß nicht, was das bedeutet wieder. Jetzt muss ich mich doch, wieder outen. Doch, genau dafür sind die Worte. Ich bin konsterniert. Ja, konsterniert bin ich, dass du so eine Worte untersagst, weil genau deswegen macht man so eine Podcast, damit man solche Worte sagen kann. So soll ich so eine Worte ist aber auch ganz schön berlinerisch, ne? So eine Worte, das finde ich sowieso was. Das ist doch berlinerisch, oder? So eine. Ich bin ja der Quoten nicht Berliner hier übrigens. Ja, nee, ich bin ja auch kein Berliner. Willst du mir unterstellen, ich Berliner oder was? Ja. Du, ich komme ja gleich rüber. Hör mal auf, da kann ich nicht mitmachen. Und Hessisch ist nicht so lustig wie Sächsisch. Das ist gemein. ist tatsächlich so, oder? Also Hessisch ist eher unsympathisch als lustig. Mhm. Ja, danke. Du gut. Hm? Ja. Du hast gefragt, Entschuldigung. Ja. Warte mal. Ich habe hier noch ich habe jetzt mal die Jingle-Maschine angemacht. Hui. Jetzt geht's los. Mhm. Ja. Wir sind so gespannt, aber es passiert nichts. Nee, ich warte ja auf irgendeinen Anlass. Ich muss ach ja so. Irgendwas, verstehst du? Wir hätten jetzt auf die Jingle-Maschine gewartet. Ja, ach so. Ja. Ach so. Die ich spiel doch mal Wartemusik. Ah ja, warte, ich guck mal. Das muss spontaner kommen. Das ist auch in meinem Podcast da immer so, aber da ist sowieso alles kaputt und falsch. Bei den Mikrodilettanten. Alles kaputt und falsch ist wahrscheinlich die richtige, muss ich mir mal aufschreiben. Das passt eigentlich ganz gut. Hier, das zum Beispiel. Nico. Hoch. Ja. Ey, wobei ich aber dachte, ich habe die letzten bei den letzten Mikrodilettanten irgendwie nach der Hälfte zugeschaltet und ich dachte auch, der Herr Seemark so, der und das Urheberrecht, das sind gute Freunde. Also ja, aber das kommt ja nicht in den Podcast, das kommt nur in den Livestream. Das ist mir wurscht. Da gehe ich einfach davon aus, dass der Stream nicht überwacht wird und wenn dann... Wie, das kommt in den Livestream, das Video, was du gespielt hast und so, das ist da alles raus? Das haben wir, glaube ich, in der sogenannten Post-Show haben wir das, glaube ich, erst gespielt. Also das war, glaube ich, nicht fertig. Ja, irgendwas war da, also irgendwelche. Ja, ich dachte zumindest, das ist ja. Ja, ich lege es mal drauf an. So. Ja, sehr schön. Ja, ich meine, es gibt da noch viel radikalere, wenn du mal hier den Tim und den Holgi anhörst. Also die haben einen großen Spaß. Die spielen ja YouTube rauf und runter. Ja. Und denen ist das völlig wurscht. Das ist natürlich übrigens komisch am Chaos-Radio, dass sie immer noch diesen alten Opener nehmen. Und nicht sich mal was machen lassen, was Creative Commons ist. Hm. Wieso hat das rechte Probleme oder wie? Oder? Das ist Kraftwerk. Das Kraftwerk. Das sind zwei Kraftwerk-Tracks, die ineinander gemischt sind. Und naja. Ja klar, das ist natürlich schwierig. Ja. Ja. Ach, ich spiele schon wieder mit dem Computer rum, das soll man nicht, während man. Überhaupt gar nicht. Könnte auch noch ein bisschen lustige Musik machen. Oh, ja, genau. Das ist immer der Moment, wo man merkt, es geht bergab, wenn man dann alle anfangen, irgendeinen Scheiß einzuspielen. Ja! Nee, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil man kann hier sogar auch einfach schweigen, weil das ist ja die Brummschleife. Ja, ja, aber man hat mittlerweile so diesen Reflex zu verhindern, dass es tote. Wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Hilfe. Dead Air. Was war denn das jetzt? Das war übersteuerte Musik. Ach, weißt du, das ist immer so, wenn der Markus dabei ist, dann gibt's immer so ein Soundbit. Weißt du, aber das hört sich scheiße an, wenn du das einspielst. So wie früher beim Chaosradio. Ja. Ja. Hier, Markus. Ja. Das ist jetzt irgendwie, schick mir das doch mal, weil wenn du das spielst, ich würd gerne mal so ein Soundbit machen. Ich finde das irgendwie total atmosphärisch. Schick mir doch mal genau das, was du jetzt hast. Warte. Google's einfach Deep Drop von The Crossfaders ist das. Okay, weil wenn du es spielst, dann geht es ja mal weg, wenn irgendjemand was in Skype redet, dann wird es ja weggeregelt. Halt die Klappe, ja. Gott nochmal. Deep what? Deep Drop. Mhm. Von? Deep Drop La Crossfaders. Wow, La Crossfaders. Yeah. Guck mal, hier kannst du das YouTube-Video kannst du einfach nur an. Ich sehe schon, hier kein Stress. Ich das kriege ich alles hin. In HD. Ja, das ich finde das HD ist gleich ein HD ist wichtig beim Podcasten. Mhm. Ich finde das immer irgendwie toll, wenn ich stehe ja schon auf solche Sachen manchmal. Also das klingt ja alles so professionell, wenn es dann so ein Soundbett gibt. Das finde ich schon toll. Findest du nicht? Findest du das doof? Ich weiß nicht. Also ich musste mich damals, als das Chaos Radio gemacht hat, sehr dran gewöhnen, dass da immer so Musik drunter lief. Da läuft doch keine Musik drunter. Lange ist es eher. Nee, was furchtbar war, dass es immer lange Zeiten gab, wo dann eben nur Musik lief. Das fand ich extrem anstrengend beim Chaosradio. Es gab Sendungen, da gab es Musikbett. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist schon lange her, aber... Damals. Vor dem Atomausstieg. In den zweistelligen Sendungszahlen. Ja. Da habe ich noch als Quark im Schaufenster gelegen. Wie lange hörst du schon Chaosradio, Martin? Oh, gute Frage. Das muss irgendwie, also das muss späte 90er sein, glaube ich. Mhm. Ich hoffe, es gibt's überhaupt so lange, aber ich glaube schon, ich erinnere mich im Gymnasium noch Chaosradio gehört zu haben. Chaosradio ist eine der, ich glaube, die einzige Sendung, die es sozusagen so in der Form also relativ unverändert bei Fritz gibt. Und ich glaube, 15 Jahre ist da so die Benchmark. Und war das schon oft so, dass das in der Diskussion war, also entweder Formatsveränderung oder Rausschmiss? Nö. Nee? Nö. Es ist ich baue ab. es ist so, wenn du einem Radiomenschen diese Sendung zu hören gibst, dann sagt er, ja, da könnte man so viel draus machen mit Anrufern. Mhm. Das Problem ist, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil es eine Vielzahl an Vorbereitungen und Willen gebrauchen würde. Und ich glaube, es würde auch die Sendung sozusagen auf eine Art und Weise verändern, wo ich nicht sicher bin, ob es ihm gut tun würde. Mhm. Ich glaube, das Problem ist halt, also der Ansatz des Chaosradios ist ja sozusagen, Dinge zu erklären. Mhm. Also im Prinzip der älteste Erklärbär-Podcast, den wir haben. Oh, aber Erklärbär geht aber auch gar nicht, der Begriff, ne? Also, und ich mutz gern mal zwischendurch. Erzähl weiter. Und das führt halt dazu, also wenn du Leute hast, die fit sind, reden können und irgendwie was Spannendes erklären, dann rufen halt auch automatisch weniger Leute an. Das ist halt einfach so. Mhm. Und ja, von daher ist das Format so und wird wohl auch bleiben. Mhm. Bis in alle Ewigkeit oder bis der Club keinen Bock mehr hat. Mhm. Ich glaube, solange Fritz Talk Radiosendung machen wird, werden die auch das Chaos Radio wollen. Mhm. Mhm. Ich höre es ja gar nicht so viel. Muss ich zugeben. Ich verstehe auch immer nur die Hälfte. Aber du kannst doch mit gefährlichen Halbwissen protzen. Nee, das geht ja leicht schief. Besonders wenn du halt, also das ist ja eh so ein bisschen das Problem. Wenn du Podcasts machst, hast dann gleichzeitig nicht so die Ahnung von was ihr halt da alles so macht, ne? Und dann kriegst du ganz schnell immer auf die Mütze, wenn du über solche Themen anfängst, auch nur in irgendeiner Form zu reden. Das hat mir schon öfter per E-Mail bei den Mikrodilettanten, habe ich irgendeinen Quatsch erzählt über Programmierung oder so, und dann kamen gleich fette Rants über E-Mail. Das ist schon geil. Gefährlich. Ja, aber die Rants kommen immer. Ja, also. Ja, da kannst, klar. Da kannst du noch so viel Ahnung haben. Was, ja, entweder du verpeilst es halt irgendwas nicht genau zu formulieren, oder du bist halt einfach so schon, dir wird das Wissen per se einfach abgesprochen, weil du irgendwie schon als der X-Nerd irgendwie ein Fanboy bist und dann kannst du Y irgendwie gar nicht kennen. Mhm. Ja, das hatte ich gerade eben vorhin auch, habe ich mich mit Holgi darüber unterhalten, dass überhaupt diese ganze Podcast-Geschichte ja, also er überlegt ja dieses freie Anrufe-Ding und so zu machen. Und dass man halt eben überlegt, inwiefern das funktionieren kann, weil ja sich das Podcast-Publikum ja dann doch noch aus wahrscheinlich zum größten Teil aus vernördeten Leuten besteht. Ja, also eben natürlich eine komplett andere Zielgruppe in Anführungszeichen ist als jetzt das normale Radiopublikum, wo halt einfach jemand per Zufall einschaltet. Also dieses Zufallsprinzip fällt ziemlich flach da, weil du halt einfach keinen laufenden Kanal hast, wo man drin landet. Ja. Und ob sich insofern halt dann auch so eine freie Themenwahl oder so, wie das halt eben bei Blue Moon der Fall ist, ob das überhaupt irgendwie praktikabel ist. Da bin ich mal gespannt. Also er will es ja mal ausprobieren dann demnächst. Ich fände es ja echt schön. Also ich bin immer so, ja, machen, aber ja. Echt, da musste man ihn so lange treten, bis er das endlich gemacht hat. Ja. Oh, nee. Ja, er hat es ja immer noch nicht gemacht. Also er muss ja, jetzt hat er die Technik da stehen, jetzt muss er mal anfangen. Ja, aber echt. Bin gespannt. Schreibt Holgi Mails und sagt, mach los. Ja, er kriegt bestimmt noch nicht genug Mails. Also los. Wir rufen auf, Holgi zu terrorisieren. Genau. Stalkt insbesondere, Holgi. Weil er gerade die ganze Zeit twittert und aber trotzdem nicht irgendwie hier mitbrummt. Also nehme ich ihm ja jetzt persönlich übel. Wir sind beleidigt. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Also er ist nicht in irgendwelchen Chats-Programmen drin. Wahrscheinlich liegt er irgendwo faul auf der Couch. Und wir können ihn beschimpfen und er kann nichts tun. Was ist hier mit Deep Drop eigentlich? Eben. Ach so, ja, ja, ich finde kein, ich finde es nicht. Kannst du mir nicht mal einen Link, ja, ich finde kein Download. Gerade als ich den Link schicken wollte, hast du gesagt, ich habe alles im Griff. Und ja. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel dafür, dass ich wieder mein Maul zu weit aufgerissen habe. Perfekt, schreibt auch Nikolas Mails. So, da ist er. Jetzt habe ich den Link auf einem Computer und muss ihn auf den anderen kriegen. Wie mache ich das jetzt am besten? Kanal. Wie ist es, auch im Skype oder was? Ah, du bist schlau, Martin. Ja. Weiß ich schon. Do you want the application Dropbox app to accept incoming network connections? Ja, will ich eigentlich schon, ne? So. Will man, oder? Keine Ahnung. Ja, sonst klappt das nicht mit der Dropbox. Ja, wieso fragt mich das auf einmal mein komischer... Weil du die eine Firewall angemacht hast in Mac OS X. Nee. Ja, oder du hast Little Snitch oder so ein Kram installiert. Ja, mag sein. Mag alles sein heute. So, also hier das YouTube. Ja, also... So, das ist es. Und jetzt muss ich es mir im anderen Ding hier rausholen. Oh Gott. Ja, ihr hört es ja dann eh nicht. Ach doch, ihr hört es natürlich. Oh Gott. Sag mal, Martin, wenn du einer von den Typen bist, die Carcassonne programmiert haben, würdest du mal zu mir in einen Podcast kommen? Quasi? Ja, gerne. Weil das finde ich, ich finde es ja total spannend. Das ist, ich finde es, als ohne schleimen zu wollen, gut, auch mit Ansage, ne? Ja. Fand ich ja die Carcassonne-App einer der slickesten Brettspielumsetzungen, die ich jemals gesehen habe. Dankeschön, das war der und, Plan. Ja, und war auch sehr. Kannst du mir erklären, was slick ist? Nee. Doch, erklär's doch mal, weil das ist auch interessant, was du damit meinst. Also wirklich, also was zeichnet das Spiel aus? Was meinst du mit slick? Das interessiert mich jetzt wirklich. Es funktioniert. Sagen, du machst es an, es funktioniert, es versteht dir, also so erklärt dir lustigerweise nicht, wie das Spiel funktioniert, also zumindest nicht genau, das musst du dann erst lernen. Ach so, man kann gar nicht zwei, ach so, wenn man ja, okay, da gibt's viele Aha-Erlebnisse. Nee, es ist einfach so, es funktioniert gut und diese ganze... Entschuldigung. Einmal mit Profis. Einmal. Aber das war jetzt toll gerade so. Also, da. Schön. Ja, tolles Sounderlebnis irgendwie. Ja, erzähl weiter. Ich kann nicht unter dem Bett reden, auf einem Bett reden. Nein. Ja, wenn du redest, ist das Bett auch weg. Super. Irritiert euch das sehr? Also, es ist so, dass die, dass diese Tablet. Das kann ich nicht. Das irritiert echt viel zu sehr. Okay. Wenn es wenigstens eine konstante Lautstärke hätte. Ja. Aber so, wir können das Ganze noch sozusagen so weit zur. Ist es zu laut oder was? Das bisschen. Das pumpt. Ach, ich mach's aus, scheiß drauf. Ihr macht das besser im Chaosradio. Lass mal an, lass mal an, lass mal an. Jetzt muss ich wieder an. Ich verstehe nicht, warum es jetzt zu laut ist eigentlich. Es müsste eigentlich relativ leise sein. Also relativ leise ist das nicht. Wird jetzt leiser? Jetzt ein bisschen leiser, ja. Aber bei uns ist es sowieso so, wenn wir reden im Skype, dann ist das Bett auch weg. Ja, wir lassen das sein. Bei mir hört sich's toll an. Jetzt erzähl weiter, Markus. Ich fand das gerade... Oh. Das ist jetzt aber der Markus. Das bin ich. Markus, hör auf. Das ist extrem laut. No shit, Sherlock. Ach. Mann, ich fand das gerade spannend jetzt. Das Bett? Ah. Nee, was er erzählt hat. Aber das war auch übrigens ein schönes Intro neulich beim Mikrodilettanten. Liebe Zuschauer, im Schulfernsehen bringen wir nun zur Erdkunde ab der 6. Jahrgangsstufe den Beitrag Nordseefische atmen schwer. Aus der Reihe Ökosystem Wattenmeer. Ja, war sehr schön. Gut. Willst du wiederholen? Das Mal noch. Ja. So, jetzt erzähl, Markus. Was denn? Ja, warum du Carcassonne toll findest. Wir machen jetzt Werbung. Ding! Ach. Weil das gut umgesetzt ist. Geht doch hin und probiert's aus. Herrgott nochmal! Eben, es ist, es ist einfach so, diese Touchscreen-Dinger eignen sich ja eigentlich, wenn man es so betrachtet und sich überlegt, ganz hervorragend zur Umsetzung von Brettspielen, also gerade das iPad. Und dann gibt's so Dinge wie die Siedler, wo du denkst, what the fuck? Weil die einfach sozusagen so die haben so dieses Gewisse, so wir wollen mit einer großen Marke Geld verdienen, wir programmieren es aber oder wir bauen es nicht bis zum Ende, wir machen es sozusagen nicht in geil, sondern nur so, dass es durchgeht, als es ein fertiges Programm. Und naja, Carcassonne war das so, ich habe viel von dem Spiel gehört vorher und kenne Leute, die irgendwie, also ein Kumpel von mir ist mit der ehemaligen deutschen Vizemeisterin zusammen. Und so, ja, und dachte mir, was ist da im Spiel dran? Und hab das dann gesehen und es war so ein Spontankauf, weil irgendwie alle in der Timeline auch so, Carcassonne, total geil. So, mal gucken, was daran dran ist. Und ich habe das halt, das ist ja bei iOS immer sozusagen, wenn was 5 Euro kostet, oh mein Gott, das ist ja richtig viel Geld, das gibt man ja nicht aus, ne? Also irgendwie, das ist ja unglaublich. Also teurer als ein Wassereis. Ja. Und hab's dann doch gemacht und das ja hat einfach performt. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Es war halt einfach nur so, man macht das Spiel an, es ist das Design ist gut überlegt. Ich fand es sehr geil, das eigentliche Brett ist Zumba, ich weiß nicht genau, das ist sozusagen nicht gepixelt, sondern keine Ahnung. Genau, das kennen wir später. Also auf jeden Fall hat das funktioniert und hat vor allen Dingen auch gleich Ja, wie funktioniert das überhaupt? Das interessiert mich jetzt auch mal. Wenn du das zoomst, dann müsstest du doch eigentlich aufpixeln, oder? Wie macht man das, Martin? Naja, also der Fachbegriff an der Stelle ist Mipmapping. Das heißt, man hat verschiedene Auflösungen von den Kärtchen, also in ganz klein und dann mittel und dann super groß. Mhm. Und je nachdem, welche Zoomstufe du hast, interpolierst du da zwischen zwei von diesen Kärtchentypen. Und dann sieht es so aus, als könnte man da stufenlos reinzoomen. Ah. Also es gibt so feste Intervalle, wo es Bilder gibt quasi in Pixelauflösung. Und wenn du irgendwo dazwischen liegst, dann machst du eine Interpolation, das ist das deutsche Wort, irgendwie mittelst du quasi das drüber und das drunter und dann ist das flüssig. Mhm. Interessant. Ja. Man muss ja für das alles immer so mathematisch denken. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Ja, es gibt so ein Grundhandwerk an Mathematik, das man irgendwie so beherrschen muss, aber es ist nicht viel. Ja, also das, was man so an der Uni gelernt, da braucht man irgendwie 90% nicht von. deswegen bin ich nach dem Informatikstudium Radiomoderator geworden. Gute Alternative auch. Aber du bist auch Diplom-Informatiker, Markus, ja? So richtig? So sieht's aus. Eieieiei. Meine Lebensgeschichte ist kurz, ich habe Diplom-Informatik studiert und mich dann entschlossen, etwas zu arbeiten, was mir Spaß macht. Ja, das ist schlau. Mhm. Und zur Not kannst du ja dann noch irgendwas, kannst dann noch Admin werden irgendwann. Ich glaube dafür bin ich dann überqualifiziert. Also beziehungsweise, ich habe ja keine Ahnung, also sozusagen nicht genug, um jetzt irgendwie ein mehrere Rechner starkes Netzwerk zu betreuen. Aber müsste wegen des Titels dann natürlich mehr Geld bekommen. Ja, das ist eine schwierige Situation, wenn man keine Ahnung hat, aber ja, das ist doof. Aber mehr Kohle, das geht natürlich nicht. Aber da gibt es eine Menge. Also die meisten mit Diplom haben ja keine Ahnung davon. Das stelle ich jetzt eigentlich mal. Aber immerhin konsequenter keine Ahnung als Leute mit Bachelor. Ja, jetzt hier. Oh schön, werd Admin bei der Wikipedia, da brauchst du auch keine Ahnung haben. Sagt dir mit dem brauchst Chat. Du auch keine Ahnung haben? Das war jetzt ein Diplom-Germanist. Naja, das ist eher Magister und Master, ne? Was man da so. Ach, stimmt. Wo es Meckler im Chat gerade sagt, ich habe ja mir heute einen Nicecast gekauft und habe wieder einen totalen Bock geschossen. Total großartig. Und zwar folgendes. Nicecast kostet alleine, also Nicecast ist die Software zum Streamen, damit ihr das hören könnt, kostet in der Einzelplatzlizenz 49 Euro. Und eine 5er-Pack-Lizenz kostet 69, nicht Euro, sondern Dollar. Mhm. Heißt rechnerisch 13,80 Dollar für dieses wunderschöne Programm. Markus also total super schlau, denkt so, ich suche einfach über meine Timeline ein paar Leute zusammen und dann teilen wir uns das. Ja. Und habe tatsächlich zwei gefunden und das heißt, das Ganze durch drei zu teilen ist immer noch so, also dann ist es immer noch billiger, als das Ding alleine zu kaufen. Was Markus nicht wusste, ist, dass es keinesfalls so ist, dass du 5 Lizenzschlüssel bekommst und die dann weitergeben kannst. Die Leute von Nicecast sind nämlich nicht doof, sondern du erkaufst dir quasi das Recht, diesen einen Lizenzschlüssel in 5 verschiedenen Instanzen zu verwerten. Ist das nicht immer so? Also ist es nicht meistens so, wenn man mehr Lizenzen kauft von irgendeinem Programm? So? Also mir war das nicht klar. Okay. Nee, mir war jetzt eine Vermutung. Keine Ahnung. Wie macht ihr das bei Dings hier? Dings? Bei Dingens machen wir das so, dass wir sagen, pro Nase brauchst du eine Lizenz. Sub-Ether-Edit. Genau. Also die Geschichte ist, du kannst auf mehreren Rechnern benutzen und also pro Nase halt. Ne? Mhm. Und je nachdem, was die Leute wollen, kriegen sie dann mehrere oder einen Lizenzschlüssel. Also es gibt halt so Universitätsinstallationen zum Beispiel, die wollen halt nur einen Schlüssel, weil das ist dann einfacher zu duplizieren und ist weniger Stress im Setup. Aber umgekehrt gibt es halt auch so die Privatanwender, die irgendwie 3 oder 4 kaufen und die wollen halt einzeln, weil dann kann man die auch irgendwie sinnvoll weitergeben. Mhm. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich dann, ob die beiden Leute dann da mitmachen und sagen, einfach nur den meinen Schlüssel dann nehmen. Oder schreib doch einfach die Jungs von Rogue Amoeba einfach mal an, die sind im Zweifelsfall, glaube ich, relativ freundlich. Ja, das glaube ich auch. Wenn du die anschreibst, dann machen die vielleicht was, dass du dann mehrere Schlüssel kriegst oder so. Komm, du immer in Kommunikation. Wenn sie unfreundlich sind, sagst du kennst den Martin. Wir schicken den Martin. Das sage ich aber so sagen, ohne weiteren Kommentar. Ich kenne Martin, ja. Ja. PS, ich kenne Martin. Genau, so mache ich das. Das ist die Losung. Die Losung, um an mehrere Schüssel zu kommen. Sehr gut. Eigentlich überall. Ja, ich kenne, genau, ab jetzt immer, ich kenne Martin. Wenn wir Podcast-Folgen machen, wäre das der Sendungstitel, ist ja klar, ne? Das kristallisiert sich immer raus, finde ich, solche Titel. Ja, ja, ja. Denn man weiß irgendwie, das ist er. Ja. Manchmal weiß man es nicht, aber. Richtig. Da muss man nochmal angestrengt hören und findet vielleicht noch was. Ja, da muss ich direkt nochmal, ich fand immer die Wahrheit 2, fand ich den schönsten Podcast-Titel. Ich glaube, den kann ich auch nicht mehr toppen. Was war der? Ja, dieses mit der formalen Verifikation. Ich muss nochmal gucken, wie der komplette Titel war. Unsere Computer sind scheiße oder? Unsere Computer sind scheiße. Unsere Computer sind scheiße oder Grundlagen formaler Verifikation. Super. Passt auch gut zusammen eigentlich. Ja. Ja. I like. Ja. Kennt ihr das, dass ihr manchmal von Sachen, die ihr selbst gemacht habt, total begeistert seid und das dann eigentlich so ein bisschen peinlich ist? Nee, kenne ich nie, leider. Wirklich. Ah. Also, darüber können, das ist tatsächlich Fakt. Also, das ist schwierig für mich. Darüber können wir auch mal reden. Wir können ein bisschen weinen. Das ist positiv. Das ist eine positive Qualität. Ja, das siehst du so. Meinst du wirklich? Also ich finde, das kommt auf die Dosis an. Weil begeisterungsfähig zu sein, das ist Emo. Und zwar so richtig. Was begeisterungsfähig zu sein? Nicht begeisterungsfähig für die eigenen Sachen zu sein, das ist Emo. Und zwar total. Ach, du mit deinen popkulturellen Stempeln, die du da immer aufdrückst. Ja? Das geht ja auch nicht. Wieso nicht? Ich weiß auch nicht. Ich, Markus, du musst mich so kennenlernen. Ich sage manchmal Unfreundlichkeiten, ich mag sie aber nicht. Ich meine sie aber nicht so. Ich stelle schon fest, dass du sagst, du bist hier Teil eines Podcasts, für den keine Regeln gelten, bist aber die ganze Zeit beschäftigt, die Regeln aufzustellen. Natürlich. Ja, klar, ja. Das ist doch. Ich sage nur dazu so viel, ja, wenn das die Brummschleife erfährt. Ja. Die Brummschleife sitzt übrigens gerade unterm Tisch und brummt. Was auch sonst. Ja. Nee, aber das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema. Wie ist das denn jetzt mal ernsthaft? Also ich denke halt, wenn man sich manchmal über den eigenen Kram freuen kann, ja, dann ist das, glaube ich, also so selten. Ja, ist, glaube ich, so ein guter Mittelweg. Also du freust dich, glaube ich, zu wenig über deinen eigenen Kram, definitiv. Ja, das ist gar nicht das Gefühl. Ja, also das ist echt so dieses übertrieben Selbstkritische, das zieht einem schon manchmal in die Depression hinab. So, das ist schon, ja, das ist schwierig. Das hilft ja dann auch nicht. Also es sollte so ein Mittelweg sein, wo man noch irgendwie geerdet genug ist, um so ab und zu mal zu merken, dass man Blödsinn macht. Aber es hilft ja nicht, wenn man irgendwie immer alles scheiße findet. Ach, ja, das stimmt, aber das andere ist natürlich auch extrem unangenehm. Also wenn man sich immer als den Allerschürfsten empfindet. Aber so ein bisschen sozusagen so eigene Idee noch mal cool finden, ist, glaube ich, schon auch recht wichtig. Ja. Weil ich glaube auch, dass das sonst so eine Art Feedback-Schleifer gibt. Weil wenn du selbst keine deiner Ideen cool findest, dann ist das ja sozusagen so eine absolute Aussage, die möglicherweise dann auch noch dazu führen kann, dass du gar kein Lob annehmen kannst, weil du ja selber sozusagen von keinem Ding glaubst, dass es cool ist. Deswegen kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass es irgendwie cool ist. Und wenn du selber sagen, wenigstens manchmal von Dingen glaubst, die sind halt irgendwie großartig, dann fällt es dir wahrscheinlich auch leichter zu glauben, wenn andere jemand sagt, hier, das und das fand ich großartig. Ich finde es halt immer gut, wenn nicht nur gesagt wird, das war großartig, sondern auch weil, warum, so, ne? Also dann kann ich damit irgendwie umgehen. Das ist gerade bei diesem Podcasting und Laber und Scherze machen, das funktioniert ja so nicht. Ich kann ja nicht sagen, warum ich unsere Computer sind scheiße, Grundlagen formaler Verifikation, das ist eine super Idee. Das ist halt, manchmal hast du einfach sozusagen Sachen, die klingen und dann sind die halt cool. Ich glaube, es ist auch als Hörer total schwierig zu beschreiben, warum man jetzt eine Sendung gut fand. Aber es ist einfach so ein Gefühl, das irgendwie über eine Stunde lang da entsteht und sich auch verändert. Und zum Schluss denkt man sich halt, das war jetzt eigentlich ziemlich toll. Ja, aber man kann jetzt nicht verorten, warum. Es ist aber interessanterweise manchmal auch tatsächlich so, dass ich aus Sendungen, also im Radio rausgegangen bin und dachte so, der diese Sendung moderiert hat. Und dann hast du genau mit der Sendung einen Aircheck. Aircheck heißt, jemand von der Führungsetage setzt sich mit zusammen in einen Raum, hört die Sendung nochmal und kriegst du direkt sozusagen zu einzelnen Portionen Feedback. Und das ist dann genau das Gefühl, was du hast. Und dann hast du wieder mal eine Sendung. Der hört ihr zusammen die Sendung an und dann sagt der, scheiße gut oder was? So. Ja, ein bisschen eloquenter, aber ja. Ja, du musst doch nicht Rücksicht nehmen, du sprichst mit mir. Ja, Und, wo wir schon bei Selbstkritik sind. Oh Gott, das ist schon wieder erfahren von. Ich glaube, es wird wirklich Zeit, Schluss zu machen. Ich kündige jetzt, ich mache jetzt einen 10-Minuten-Countdown. Ja? Ich sage, in 10 Minuten bin ich hier raus. Ja, geh doch. Und diese restlichen 10 Minuten verbringe ich mit Gestammel. Ach so, genau. Also ich finde ja, also ich merke bei mir, die Sendungen, wo ich denke, das war jetzt mal richtig gut, sind meistens die, wo ich richtig schlecht bin. Mhm. Also so, auch im Feedback dann mit anderen. Also wir machen das nach dem Podcast auch immer zu, dass wir darüber reden, wie war das jetzt? Wie hast du das jetzt wahrgenommen? Und wenn ich zu sehr das Gefühl habe, ich war jetzt gerade toll, dann ist es meistens genau das Gegenteil. Es ist aber komisch, oder? Ja. Also weil ja, ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, also wenn du es im Prozess erlebst, also wenn du jetzt sagst, du bist gerade dabei, ja, und du hast das Gefühl, es läuft jetzt gerade gut, dass man dann halt dermaßen enthemmt wird und dass man dann halt anfängt, irgendwie so übers Ziel hinauszuschießen. Exakt. Ja, also sowas könnte ich mir vorstellen. Aber das stimmt eigentlich nicht. Ich habe eine einzige Sendung habe ich mal gemacht, wo ich gedacht habe, das war jetzt super, aber das war einfach das Gefühl, dass es mir selber halt einfach richtig Spaß gemacht hat. So. Also jetzt von denen, die ich alleine mache. So, da bin ich so raus und war richtig gut gelaunt und die hat dann auch das entsprechende Feedback zurückgebracht. So, das ist das einzige Mal, wo das so deckungsgleich war. Eigentlich. Ja, so ab und zu stimmt das auch überein, ja. Mhm. Ja. Man ist halt selbst irgendwie nicht objektiv, wenn es um einen selbst geht. Ja. Das ist oft sehr dramatisch, ist das. Ja. Ach. Depression in der Brummschleife. Selbstkritik dekonstruiert. Nein, stimmt. Dekonstruierte Depression. Ja. Da geht noch was. Ich esse übrigens gerade saure Bohnen. Das ist schön für dich. Ich habe zu Hause noch Sushi im Kühlschrank stehen, aber das ist 10 Minuten laufen weg. Ja, jetzt habe ich auch Hunger. Aber saure Bohnen sind aber Haribo. Also nicht echtes Essen. Ach, verstehe. Ja, ich dachte, du hast ja, weil du jetzt Sushi gesandt hast, hast du gedacht, das wäre vielleicht irgend sowas Ostasiatisches und wären eingelegte Bohnen oder sowas. Ich hatte das jetzt nur so grundsätzlich als Nahrungsaufnahme gespeichert. Aber du bist jetzt tatsächlich umgezogen und hast jetzt, wenn du jetzt nach Hause fährst vom Büro, hast du jetzt 1000 Kisten da stehen. Richtig. Das ist ja auch da anstrengend. Da hatte ich eine Matratze und ein Kissen, so jetzt zum Schlafen. Und ansonsten sind da nur so IKEA-Kisten und kein Internet. Und kein Internet. Also ich habe noch nicht geguckt, ob man vielleicht beim Nachbar surfen kann. Das könnte noch sein. Aber ich bin jetzt mal sicherheitshalber im Büro geblieben zum Brummen. Ja. Sehr schön. Ja, Umzug. Umzug ist auch schlimm. Ja. Wobei es ging jetzt eigentlich relativ. Ja. Also ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Zeug mitgenommen. Ich habe einfach mal gesagt, so, ich habe so viel Scheiße, die muss alle weg. Ja. Und dann habe ich nur das umgezogen, was ich wirklich so brauche, TM. Und das waren jetzt irgendwie so zwei Autos voll und das muss reichen. Oh, das war easy. Ja. Ich bin mal mit einem 7,5-Tonner von Frankfurt nach Berlin umgezogen. Mit einem Freund zusammen. Das war aber ziemlich cool, so auf der rechten Spur, so mit Tempomat und dann erstmal Truckstop angeschaltet. Das war echt schön. Wir haben echt tatsächlich Truckstop runtergeladen und haben es laufen lassen. Das hat einen riesen Spaß. Und dann mit dem 7,5-Tonner halt nach Kreuzberg rein. Und dann am nächsten Tag, das war auch sehr schön, wir kamen abends um 23:30 vor dem Haus an und die richtigen LKWs, die haben ja hinten diese Bühne, die man runterfährt, ne? Also kennt ihr, die ging natürlich nicht auf. Und wir standen halt vorm Haus, so ja, doof eigentlich. Und dann, ich weiß gar nicht, wo wir anriefen, also natürlich bei diesem komischen Verleiher war natürlich niemand mehr zu erreichen und dann haben wir irgendwo beim ADAC angerufen. Und der meinte dann, ja, das kann ja sein, aber auf dieser Hebebühne, da sind so Knöpfe, da kannst du draufdrücken, also auch von innen, ja, so, wo du das Ding hoch und runter fahren kannst. Und es könnte ja sein, dass von innen jetzt ein Regal, so oder sowas, gegen den Stoppknopf drückt, ja. Und wir sollten doch mal auf die Straße fahren, mal ordentlich anfahren und eine Vollbremsung machen. Oh, und so, ja, aber dann ist unsere gesamte Einrichtung im Arsch. Und dann haben wir das wirklich schwitzenderweise haben wir das dann tatsächlich mal so gemacht und so, dass wir dachten, ja, zu viel kann nicht kaputt gehen. Es war natürlich auch Rechner und so, den ganzen Kram da drin. Und das hat tatsächlich was gebracht. Und dann konnten wir ausladen, ja. Mir ist ja gerade eingefallen, dass wir mal eine Tour gemacht haben von Utrecht nach Berlin, als mein Bruder umgezogen ist, mit nicht so einem ganz großen, aber so einem Transporter von Mercedes war das, glaube ich. Und der war auch randvoll mit Zeug und der fuhr aber trotzdem 160. Und das fand ich schon relativ beeindruckend und noch beeindruckender fand ich, wie lange es dauert zu bremsen. Da hast du wirklich das Gefühl, also ein Geschoss unterm Arsch zu haben. Das ist halt wirklich, du bremst zwar, aber es passiert halt erstmal nicht. Und das sozusagen von diesen ganz hohen Geschwindigkeiten runterzukommen, ist da echt kein Spaß mehr. Ja. Fand ich sehr eindrücklich. Also ist nichts passiert, aber war schon eine interessante Erfahrung. Hattet ihr schon mal so richtig schlimme Autounfälle? Nee. Ich auch nicht. Ich habe mal mit 130... nie einen Unfall. Mir ist mal bei 130 ein Reh ins Auto gesprungen. Boah. Ehrlich? Das war übel, ja. Ins Auto oder vor das Auto? Also das ist platt, so mit der, naja, mit dem Stoßstangen? Ja, also nur halb. Ich glaube, so halb. Es war Autobahn, irgendwie 130 gefahren, und es kam über den, boah, über das Absperrding in der Mitte, und ich glaube schon, es ist halt tatsächlich sozusagen auf der Motorhaube, sagen, es ist nicht direkt vor, sondern schon irgendwie raufgesprungen. Und die Polizisten haben das dann gefunden und meinten, der eine Teil hätte da und der, boah, andere Teil 500 Meter weiter. Und Scheiße. Also du bist sozusagen, weil du hast mitgenommen, bist dann irgendwie, musstest halt weiterfahren, weil Autobahn. Also du bist nicht irgendwie so gecrashed, dass du anhalten oder angehalten hast oder so. Das nicht. Doch, doch, klar. Das Auto war im Arsch. Das, ist okay. Das war richtig, richtig derbe im Arsch. Boah. Ich hatte auch eine Vollbremsung, das war noch vor ABS-Zeiten. Mhm. Und der Reifen war dann auch sozusagen abgeflacht an der Stelle, wo ich die Vollbremsung hingelegt hatte. Krass. Total. Das war also so richtig mit Rauch und allem. Ja. Boah. Und nachts natürlich. Ja. Das komplette Programm. Ich bin mal mit meinem Vater, als wir früher in Urlaub gefahren sind, sind wir nachts in Belgien. Die belgischen Autobahnen sind auch ganz toll. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal gefahren seid nachts. Die sind kerzengerade meistens und sind von so, die haben überall Straßenbeleuchtung, auch an den Autobahnen. Mhm. Und orange. Also man hat so total, ja, kennst du. Da denkt man irgendwann, alles ist schwarz-weiß. Wenn ja, das ist, ja, man kriegt so total den, ja. Und irgendwann bei Brüssel war das dann, sind wir so gefahren, wir waren echt so die einzigen nur noch so auf der Autobahn. Und auf einmal sahen wir am Wegesrand so dunkle Gestalten. Das klingt eigentlich wirklich jetzt wie beim Rollenspiel gerade. Und auf einmal rollte eine dieser dunklen Gestalten so, dass er meinte, uns treffen zu können, einen großen Traktor Reifen auf die Fahrbahn. What? Ja? Also so richtig anschlagstechnisch. Also, krass. Ja, so. Und das war aber dann zum Glück so schlecht, haben sie das getimt, dass mein Vater da gut ausweichen konnte. Aber ich hab seitdem so ein, weiß ich nicht, das ist so ein, das geht nicht mehr so richtig aus dem Hirn raus, dass Leute sowas machen. Und wenn ich nachts irgendwie so allein auf der Autobahn fahre, denke ich ab und zu mal an Traktorreifen. Das war schon ganz heftig. Na, Jesus. Gibt schon komische Menschen. Ja, aber echt. Aber Belgien ist mir eh suspekt. Ein paar Stereotypen müssen hier auch rein. Ja, einmal her damit. Ja, ich krieg gerade über Twitter mitgeteilt, dass belgische Autobahnen durch Erdwärme sogar beheizt werden. Siehst du mal? Gut. Hm? Krass. Sagt mir hier cool. Das K-Ja oder wie, ne? Sagt er. Heißt er. Ja. Ja. Toll. Die Belgier, wer hätte es gedacht? So, seid ihr jetzt beide weg oder seid ihr beide nur ratlos? Nee, also ich hätte jetzt beinahe einen Frittenfett-Scherz gemacht, habe ich mir da gefragt. Das hat gerade gerattert im Hirn, oder was? Ja. Also es war so dieser Moment so, jetzt könntest du den Witz machen, du machst ihn aber nicht. Markus, du hältst jetzt noch eine Zigarette durch und dann ist die Brummschleife. Zigarette? Ja, ich rauche. Nicht echt, oder? Findest du das asozial? Nee, ich finde es doof. Also, dass ich rauche? An sich, oder? Ich finde Rauchen generell einfach bekloppt. Ja, da siehst du, das letzte Mal war ich mit dem Holgi und dem Markus in einem Podcast und hab geraucht und hab so getan und hab versucht, das zu unterdrücken, weil dann hätte ich gleich zwei Beißer gehabt, die mich fertig gemacht hätten. Es gibt ja, ich meine, man muss eigentlich nicht drüber reden, weil alle wissen Bescheid, aber keiner macht trotzdem mal. Schönen Tweet fand ich halt neulich. Irgendwie 5 Leute sterben, keiner kauft mehr Gurken. 110.000 Leute sterben, alle qualmen fröhlich weiter. Tja. Kann man machen. Machen Gurken abhängig? Saure Bohnen weiß. Jedenfalls nicht, hoffe ich. Wer weiß. Saure Bohnen. Ersatzgurke. Achtet ihr drauf, dass ihr kein so ein Zeug esst gerade? Keine Ersatzgurken? Mhm. Also nee, jetzt nee. Mal. Ja, echt so. Nee, Salatgurken und so. Ich halte es da mit Raul, der meinte so, hey geil, endlich, ich habe Gemüse immer gehasst, endlich eine gute Ausrede dafür. Ja, und jetzt auch so schön billig. Ja, wollte ich gerade sagen. Ist eigentlich der Preis schon gefallen, wirklich? Ja, klar. Ja. Ich bin heute an so einem Dingens vorbeigelaufen, so einem Gemüsehändler, und die Gurken, die da in der Auslage lagen, die sahen nicht aus, als ob sie da frisch wären. Ja. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen schwierig. Was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass es bei Rewe, zumindest bei dem, wo ich immer einkaufe, weil er direkt vor der Haustür ist, seit dem Dioxin-Ding keine Bio-Eier mehr gibt. Sondern? Na, nur noch alles andere. Nur noch. Ah. Also nicht Bio-Eier. Ja, genau. Aus dem Hühnerkonzentrationslager. Oh. Das habe ich einen bösen. Obwohl, das ist noch kein Hitzer, ist noch kein Nazi-Vergleich, oder? Das ist so knapp an der Grenze. Borderline. Ja. Alter, Depression, Borderline. Ja, aber das ist ja... Oh Gott. Es ist übrigens so, dass die Brummschleifen, wir sagen es jetzt mal für alle, die zuhören, weil ich kriege immer noch dauernd die Frage, wir machen keinen Feed, das ist nur live. Wir sind nämlich... Das kam aber vorhin, das fand ich wieder super sympathisch. Die Idee hat jemand gebracht, ein Wiki aufzusetzen, darin die Shownotes zu sammeln und Links zu Schwarzaufnahmen zu posten. Ja, Bootlegs tauschen. Ja. Also Bootlegs gibt's auch schon. Ja, ich kann aber sagen, die Brummschleife wird das verfolgen und ja. Es gibt auch das Team Schwarz bei der Brummschleife. Und die Bootlegger sollten sich nicht so brüsten. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die Brummschleife vorhin getwittert hat, dass alle Bootlegger grün und blau geklagt werden. Klagen ist so 90er, so frühe 2000er. Ja, die Brummschleife ist unberechenbar. Die Brummschleife hat es nicht nötig zu klagen. Na eben. Sie kennt den Martin. Genau. Also seid vorsichtig mit euren. Aber das mit dem Wiki finde ich auch gut. Also wenn es schon solche Formen annimmt, das finde ich toll. Komm, macht doch mal, Leute. Macht mal. Macht mal Wikis, macht mal. Mach mal so Bootlegs, die auf Vinyl kratzt und dann auf dem Flohmarkt taucht. Ey, Vinyl, ich war heute im Plattenladen und ich habe mir ein Stück Kindheit gekauft. Ui. Was denn? Ride the Lightning von Metallica. Kindheit? Wie alt? Okay, jetzt komme ich gleich wieder zu der Frage, wie alt du bist. Das ist Jugendzeit bei mir. Kindheit, hast du als Kind Metallica gehört? Natürlich nicht. Okay. Aber sozusagen, es ist so lange her, dass es tatsächlich fast so anfühlt. Mhm. Wissen, Alter verschwimmt das auch alles ineinander. Martin, was hast denn du eigentlich für einen Musikgeschmack? Das weiß ich nämlich gar nicht. Das wüsste ich gerne mal. Das ist auch schwierig zu verorten. Ja, also es ist so alles mal querbeet, TM. Hattest du mal eine Zeit, wo du so ganz fetischistisch eine bestimmte Richtung gehört hast? Ich habe immer so Phasen. Ich habe dann so eine E-Gitarrenphase und dann habe ich wieder so eine seltsame japanische Trip-Hop-Band-Phase und dann also alles irgendwie schon mal durchgemacht. Ja. Was war das letzte Album, das ihr sozusagen auf Repeat hattet? Ach so, Alben. Tron Soundtrack, glaube ich. Wenn du ganzes Album nimmst jetzt. Ja, ganzes Album. Ja, dann war das ist schon länger her. Das ist dann der Daft Punk. Obwohl, nee, das ist schon zu lange her eigentlich. Nee. Das ist eigentlich schon zu lange her. Ja. Ich muss gerade mal mein iPod hier ausgraben. Ich guck gerade auch mal. Das ist schon ziemlich lange her. Weil Tron hatte ich natürlich auch auf Auto-Repeat eine Zeit lang, aber das ist schon... Ja. Ja, aber es ist halt ein ganzes Album, das ist mir irgendwie so hängen geblieben als ganzes Album. Der Martin hat ja auf absolut unglaublich peinliche Wege Beirut gehört die letzten Tage. Die Geschichte erzähle ich jetzt, obwohl kann ich eigentlich erzählen, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, Markus, mit dem Holgi, habe ich danach eine Schwarzaufnahme. Ja, da haben wir halt unseren Kram da beendet und dann habe ich aber weiter aufgenommen. Ich habe vergessen, Stopp zu drücken und habe dann einen einstündigen Soundcheck bei mir gemacht mit, ich weiß nicht, was ich alles gesagt habe, aber wenn man so anfängt, ich glaube, das meiste war schon da, aber ich weiß nicht, also ob nicht irgendwelche Unflätigkeiten rausgerutscht sind oder irgendwelche Sachen. Der Martin weiß jetzt mehr von mir, als mir lieb ist vielleicht. Ist das laut genug? Ist das laut genug? Gott. Das Skype war die ganze Zeit noch an, oder was? Nee, nicht live, sondern ich habe ihm die Aufnahme dann später geschickt. Oh Gott, die Aufnahme. Ach so. Schwarzaufnahme. Ja, die Schwarzaufnahme habe ich ihm geschickt und ich habe vergessen, das Ende abzuschneiden. Notiz an das schwarze Team. Nikolas Seemark schneidet die Brummschleife mit. Möglicherweise sogar ein HD-Signal. Ja, absolut. In Full HD schneide ich mit. Ja, das war ein bisschen peinlich. Und in dem Zusammenhang habe ich auch die Band Beirut eingespielt. Und das gefiel dem Martin aber offensichtlich. Ja, das gefiel dir, Martin. Ja, das war ein sehr schönes Lied. Kennst du die, Markus? Nee. Kann man empfehlen. Siehst du mal. Ja, ich warte einfach, bis der hast du eigentlich einen Spitznamen? Weil Nikolas ist immer so lang. Ich weiß. Also das ist echt so. Ich glaube auch, dass es durchaus... das hat einen witzigen Effekt. Also ich kann ja erst mal sagen, dass meine Eltern und meine besten Freunde in Kindsjahren haben mich Niki genannt. Ja, das merkt man bei der Mikrodilettanten auch ab und zu. Genau, weil der Phil ist ja ein alter Freund und naja, so alt ist er nicht, aber er ist trotzdem so in die Niki-Fraktion vorgerückt. Aber irgendwann war mir das halt ein bisschen zu doof. Also ich fand das irgendwann doof, Niki so jedem zu sagen, sich so vorzustellen. Und Nico konnte ich mich nicht mit identifizieren, so. Und dann hast du halt ein Problem irgendwann, wenn du so einen dreisilbigen Namen hast, weil Leute, ist das zu anstrengend, einen dreisilbigen Namen zu sagen. So, jetzt habe ich das echt in der Öffentlichkeit erzählt, jetzt nennen mich ab jetzt alle Niki. Genau, Niki. Das fühlt sich immer ganz ganz ungewohnt, das ist so wie so. Ich finde ja, du hast einen schönen Nachnamen, bei dem ich auch nenne, der Seemag. Ja, so also kann man mich eher. Du nennst, kannst mich ja so nennen. Das macht der Holgi auch gern. Der nennt mich auch gern den Seemag. Sehr schön. Ja, aber man kann sich ja was einfallen lassen. Also ich bin da offen. Also mir ist es egal. Ich will es noch nicht selber etablieren, so einen Namen. Was ist denn hier? Ach so, ja. Ja, hier wird schon indirekt kommuniziert. Indirekte Kommunikation? Ja, das ist jetzt, ja. Merkt aus, dass hier halt niemand... Ich weiß jetzt nicht, wie ich... Ja, Markus weiß, wovon ich spreche, aber ich weiß nicht, wie ich damit umzugehen habe jetzt. Okay. Oh Gott. Nach der Depression... Ja. Auch noch der Wahnsinn. Ja, es macht mir ein bisschen Angst alles gerade. Ist auch doof. Bisschen. Der Martin weiß jetzt gar nicht, wovon wir reden. Das ist der Seemag ist der nächste Kinder. Ich bin es ja gewohnt, dass ich immer außen vor bin. Nein. Ach, Martin. Das kannst du jetzt aber auch so nicht sagen. Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich gerne noch fragen wollte. Obwohl der Markus schon die ganze Zeit eigentlich raus will aus der ganzen Chose hier. Aber irgendwas habe ich jetzt mir viel. Was ist jetzt? Habe ich das? War das denn? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ihr könnt ruhig was sagen. Ich weiß es nicht mehr. Spannendes Radio an der Stelle. Ja. Ich habe noch ein Bier übrig. Sehr schön. Sollen wir das hier machen? Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schaum muss sein. Und halten Sie Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter. Gehen auf Wiedersehen. Ich finde, schöneres Ende kann es nicht geben. Ja. Aber jetzt reden wir immer noch. Markus, willst du ins Bett? Du, die Rotlichtsucht. Es geht irgendwie nicht so richtig, gell? Du kriegst es nicht richtig hin, gell? Du Schwein! Solange hier gesendet wird, muss wach geblieben werden. Ja. Hier, haben wir nicht noch irgendeinen Ersatz für die Lusche da, oder sind wir jetzt am Ende? Ihr müsst auch mal was sagen. Ich kann es nicht alles alleine entscheiden. Ich habe sehr wohl was dazu gesagt, und das weißt du auch. Ja. Du ignorierst es nur. Ich halte mich da raus. Du hältst dich da meinungslos raus. Klar. Hm. Kennst mich doch. Nee, ich finde, sonst steht der Name immer für sehr viel Meinung. Für Meinung? Ja. Martin steht für Meinung. Aber der Punkt ist ja auch, das kann niemand außer dir entscheiden, weil du an dem scheiß Stream sitzt. Eben. Ach so. Obwohl, Kato könnte vielleicht auch was machen. Was? Wer könnte was machen? Der fährt einfach mal die Server runter. Einfach den Saft abdrehen. Ja. Ja, nee, wir können ja einfach bald mal wieder, ne, würde ich sagen, bevor genau, wir jetzt bald mal wieder ist sowieso immer. Genau, aber du fährst ja jetzt nach Amerika. Nach Amerika. Aber erst nächsten Sonntag. Ah, zur WWDC. Zur WWDC. Nach San Francisco. Mhm. Zum Apple-Tempel. Na gut. Ja, zum Apple-Tempel ja nicht mehr. Das haben sie ja vor ein paar Jahren aufgegeben, dass sie die ganzen Leute nach Cupertino karren. Ach, das haben sie auch mal gemacht? Ja, ja, klar. Also als das noch kleiner war, so als es alles noch familiärer war früher, weißt du, als alles besser war, da gab es immer donnerstags, glaube ich, oder mittwochs, weiß gar nicht, während der Konferenz am Abend dann das sogenannte Beer Bash. Und das Beer Bash fand statt auf dem Campus in Cupertino. Mhm. Da konnte man dann so von außen in die Büros gucken und Bier trinken. Und es gab immer eine Liveband. Die Liveband gibt's immer noch, aber das findet jetzt irgendwie in San Francisco statt, leider. Cool. Weil es halt so viele Leute sind. Mhm. Aber das war ja was Tolles für Fanboys, oder? Da auf dem Campus rumzulaufen. Wie sieht das da aus? Ist das so spektakulär oder ist das einfach nur so ein normales Bürogebäude? Naja, es ist halt so dieses typische amerikanische Firmencampus-Dings. So innen halt so einen so einen kleinen Park, so mit Bäumchen und Wiese und eine Bühne. Ja, es ist schon ganz hübsch da. Mhm. War das Steve da auch auf der Party? Ja. Steve sieht man nur am Montag einmal kurz für die Keynote und dann düster ab. Ja, okay. Na gut, also ich sehe schon, wir müssen Schluss machen. Es ist ja auch, wir sind ja alle Arbeits hier, ne? Wir arbeiten ja alle und alles, ne? Ihr wisst schon. Und, ja, wegen mir nicht, ich möchte nur entlassen werden. Ja, also oder du hast noch einen Ersatz, Martin, den wir noch reinholen können. Haben wir noch einen? Ein Ersatz, Martin? Ja. Hast du nicht noch hier, der Dom hört doch sicher zu. Nee, der Dom ist schon irgendwie seit ein paar Stunden weg. Ach so. Ich glaube, der hat heute nicht genug bekommen. Ich kann einfach nicht. Völlerei. Ja. Völlerei. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Nee, wir machen jetzt Schluss. Wir gucken die Woche nochmal und vielleicht können wir auch den Holgi mal wieder motivieren, ne, mitzumachen. Und ja. Die Bootlegger klagen wir tot und ihr wisst Bescheid, wir machen jetzt den Stream aus. Winke, winke. Tschüss. Tschüss. Nacht.